Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Lästerschwestern. Ich bin David Hein und mir gegenüber sitzt der wohl krankeste Mensch auf diesem Planeten. Robin Blase hat sich im Kindergarten angesteckt, oder? Ja, ich stecke mich immer im Kindergarten an. Also einfach nur bei meiner Tochter, aber ja. Es ist auch Kindergarten. Also es ist wirklich, ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Wir haben diese Woche mehrere Kindergartenthemen übrigens. Ja, genau. Jetzt eigentlich das Motto ist Kindergarten diese Woche. Ich sage euch, Leute, wenn ihr irgendwann mal ein Kind haben solltet, bereitet nennt euch das drauf vor. Okay, aber das ist ein anderes Thema. So, ja, aber bereitet euch darauf vor, ihr werdet einfach durchgängig krank sein. Das ist so schlimm. Es ist so süß, das Kind, ja. Und gleichzeitig so krank. Wir haben heute verschiedenste Themen. Unter anderem lästern wir über vergangene Arbeitgeber. Wir reden über ein Thema, was wir ganz häufig von den Zuschauern oder Zuhörern eingesandt bekommen haben, nämlich die YouTuber-Gewerkschaft. Hatte ich vorher noch gar nichts von gehört. Simon Desue spielt jetzt auf einem eigenen Gaming-Kanal. Und wir reden über Terminverschiebungsgeld, den Knaller der Woche. Aber als erstes haben wir unseren guten alten Bekannten den Webvideopreis. Mhm. Da würde ich ganz gerne drüber reden. Nochmal zwei Updates zu letzter Woche aber vorher. Ja. Einerseits die Live-Show haben wir ja schon gesagt, am 24.05. Hashtag Werbung. Es sind noch Tickets verfügbar, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das noch in den nächsten 10 Minuten so der Fall sein wird. Die können jeden Moment ausverkauft werden. Moment. Schlagt lieber jetzt zu. Sagt jedem Bescheid. Auch der Oma, die freut sich, die will immer gerne wissen, was auf YouTube gerade so abgeht. Und wie gesagt, es gibt auch noch Gäste. Und dann gab es noch ganz viele, die letzte Woche gesagt haben, warum habt ihr denn den Namen des Spiels und des Publishers nicht genannt? Das ist halt einfach, wir hatten lange darüber geredet, ob wir das machen. Wir hatten dann auch mit den beteiligten Parteien gesprochen und denen war es lieber, wenn wir einfach keine Namen nennen. Und wir haben also dann wenn man ehrlich ist, wäre es ihnen lieber gewesen, wenn wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber sie haben gesagt, wenn ihr drüber reden müsst, dann macht es bitte ohne Namen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir so. Das ist dann genau, das ist so ein Entgegenkommen so, aber wir wollten uns da nicht in den Mund verdienen. Ja, du hast ja gleichzeitig auch noch einen Vertrag vorliegen gehabt, wo das auch so ein bisschen so formuliert war, dass du nur mit Zustimmung drüber reden darfst. Ja. Und deswegen, also wir haben einfach geguckt, wir gehen auf die sichere Seite. Aber es hat die jeder erraten. Und, also und das Video kommt ja jetzt bei dir auch online. Also, genau, ich glaube, also wenn dieser Podcast am Mittwoch kommt, das weiß ich gerade nicht, oder am Donnerstag ist es auch da. Ist ein sehr schönes Video geworden, wie ich finde. Ich habe ja nur die Bilderausschnitte gesehen, was da gefilmt wurde. Es sieht so geil aus. Ja, also, es ist wirklich und das echt dazugehörige Spiel ist auch mega, da reden wir vielleicht nachher noch drüber. Der Webvideopreis, Robin. Ja. Wir hatten das neulich ja schon mal im Gespräch, wo wir beide uns schon hier im Podcast gewundert hatten. Der Webvideopreis ist nur eine Institution seit 10 Jahren, glaube ich. Nein. Nee? Sieben. Sieben Jahre wird das Ding jetzt in Deutschland verliehen. Ich glaube, damals gegründet von, also Christoph Krachten war, glaube ich. Christoph Krachten war so ein bisschen Teil davon und halt, genau, die zwei, die das jetzt auch immer noch betreiben, der Dimi und der Markus. Und die haben sich ja nach der ganzen Kritik im letzten Jahr, wer das nicht mitbekommen hat, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, unter anderem David Hein war einer der lautesten Kritiker. Ja, Haben sie sich zurückgezogen aus der Firma sozusagen und haben eine neue Geschäftsführerin angestellt und haben auch einiges geändert und ich finde sehr, sehr vieles zum Positiven. Also sie haben zum Beispiel geändert, dass nur noch die YouTuber selber Sachen einreichen dürfen. Weil als Academy-Mitglied war es in den Jahren vorher immer unglaublich schwierig, weil halt jeder einreichen konnte und natürlich super viele Fans zum Beispiel 17.000 Mal Dagi B eingereicht haben. Mhm. Und du musst halt dann als Jurymitglied das alles durchsiften und theoretisch auch jedes Video anzugucken, fair zu sein. Und so ist halt macht das auch jeder andere Preis. So macht das einen Grimme-Preis und einen Fernsehpreis. Also da gibt halt einfach eine Einreichung. Ich war jetzt gerade Jurymitglied beim Digital Award. Da ist das genauso. Du musst da sogar Geld bezahlen, um einzureichen. Damit wird es noch weiter limitiert. Weil dann einfach nur die besten Sachen eingereicht werden. Und das macht halt den Juryprozess so viel besser. Das fand ich sehr gut. Und eine weitere Sache, sie haben halt jetzt auf das Feedback vom letzten Jahr gesagt, dass sie sich mehr in Richtung Qualität orientieren. Und, wann haben Sie das gesagt? Das steht in dieser E-Mail drin und auch auf der Website inzwischen. Es gibt jetzt klare Kriterien, die ein Video erfüllen muss, um zugelassen zu sein. Also das habe ich tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen. Das wäre ja schön, wenn das tatsächlich einer der Gedankengänge ist, das letzte Jahr ausgelöst hat. Ich hatte letztes Jahr nämlich noch in dieser ganzen Debatte, die sich entsponnen hatte durch unser Schämt-Euch-Video, falls das jemand nicht kennt, googelt doch einfach mal. Da gab es halt einen riesen Aufruhr und da hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass sie eher patzig reagiert haben, dass sie eher so, ja, also ich hatte zum Beispiel von dem, wie heißt der breitere von beiden nochmal, Markus Hündgen hatte dann noch so getwittert, ja, jedes Jahr regen sich die Leute auf, bla bla bla. Er hatte vorher sogar noch auf Twitter, bevor das losging und ich und Max uns dann gegen ihn gestellt haben, hat er noch gesagt, bin mal gespannt, wer dieses Jahr wieder haten wird. Das passiert ja jedes Jahr. Nur letztes Jahr hatten sie offensichtlich nicht damit gerechnet, dass mal einer hatet oder dass zwei haten. Also es waren ja auch nicht, also ihr beide habt das so ein bisschen losgetreten, aber es sind wirklich sehr, sehr, sehr, sehr viele Leute auch mit aufgesprungen. Ja, aber das, ich glaube, das war der Unterschied war, dass es so in dem Jahr davor zum Beispiel hatte Herr Newstam, glaube ich, gegen sie gewettert, weil er so Verschwörungstheorien. Ja, es war nicht nur ihm, das war, glaube ich, zwei Jahre vorher, wo er so über 301 Plus und so. Genau. Und dann haben alle in Berlin Seabass von Bullshit TV und so weiter hat ganz viel so. Ne? Dass sich die Leute die Preise zu schieben und dass der Webvideopreis im Grunde eine falsche Nummer ist. Es gab immer Kritik. Genau. Immer, ja. Es gab immer Kritik und das sagte er da auch, nur war es in diesem Jahr, dann kam es mal von Personen, die A nominiert waren, die B schon Preise hatten und B und C keine Buchstaben können. B und C dann einfach auch ne, so ein gewisses Standing haben. Ja. Also da ist, wenn jetzt die so Leute, die denen man jetzt nicht unbedingt das abnimmt, was sagen, dann hat das schon mal einen anderen Hand und Fuß. Ja, es hat auf jeden Fall was ausgelöst. Aber man sieht das ja jetzt zum Beispiel auch beim Echo oder beim Fernsehpreis, bei der Veranstaltung und so weiter. Also ich glaube, also bei der Goldenen Kamera war es dann mit Gosling Gate und so. Ich habe, glaube ich, in diesem Jahr oder also im letzten Preiszyklus gab es keinen Preis in Deutschland, der nicht irgendwie auf den Sack bekommen hat. Ja, ja. Also Preise sind generell sehr umstritten. Alle geben ja gerade die Echos zurück. Ja, ja, dieses ganze Echo-Thema könnten wir hier tatsächlich auch noch mal mit einweben, weil ich da ja auch nicht so ganz verstanden habe. Dieser Echo ist ja nun wirklich seit Jahren lächerlich. In der Vergangenheit gab es ja zum Beispiel auch große Kritik und Fragezeichen, weil sie ja zum Beispiel die Freiwild ausgezeichnet haben, denen ja immer wieder unterstellt wird, dass sie sehr rechts sind. Dass sie sehr rechts seien. Kann ich nicht, muss ich gestehen, nicht ich habe mir zwei, drei Songs von denen angehört, die. Vielleicht hast du dir die zwei, drei Songs angehört, wo sie nicht rechts sind. Weiß ich nicht. Also für mich war es einfach nur schlechte Musik. War nicht als rechtsradikale Propaganda zu erkennen, aber ja, war ein Riesenaufruhr. Aber das ist so halt die Sorte Preis, da geht es halt um hauptsächlich um Verkaufszahlen, da geht es um. Die Erfolgreichen werden noch mehr ausgezeichnet, was ja tatsächlich der Hauptkritikpunkt von dir beim Webvideopreis war. Genau, Helene Fischer mit einem Musikpreis auszuzeichnen, ist so wie Transformers einen Oscar zu geben. So ein bisschen so. Ne? Also es verkauft sich wie geschnitten Brot, ist aber scheiße wie Sau. Warum muss man das dann noch zusätzlich belohnen? Dieses Jahr haben es ja mit Kollega und Farid Bang zwei Leute in die Kritik geschafft, denen man Antisemitismus vorwirft. Habe ich jetzt auch eine ganze Menge Artikel zugelesen. Ich muss gestehen, dieses ganze Theater um Deutschrap, was so einige Medien aufgemacht haben, hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil die beiden machen genau diesen Proleten-Rap seit vielen, vielen Jahren. Ja. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit antisemitischen Messages. Aber Kollega ist ja zusätzlich noch in letzter Zeit immer wieder wegen irgendwelchen Verschwörungstheorien gewesen. Ja. Gerade neulich hatte uns noch jemand irgendwas geschickt, aber es war, glaube ich, schon älter, aber es hatte uns jemand auf Twitter geschickt unter Hashtag Lästerschwestern, dass Kollega irgendwie Pizzagate mitverbreitet. Das war dieser angebliche Pädophilenring, den Hillary Clinton leiten sollte. Ja, ja. Also es ist eine von diesen völlig abgespaceden Verschwörungstheorien. Und natürlich ist da bei Verschwörungstheorien immer sehr, sehr schnell eine Verbindung zu Antisemitismus mit drin. Deswegen, also auch hinter dem Hintergrund sozusagen, sehe ich das schon als plausibel, dass man sagt, so okay, die Line ist nicht okay und gleichzeitig hast du ein paar andere Sachen gemacht, die auch fragwürdig sind. Und ne, aber ich bin voll bei dir, jetzt komplett den Preis zu boykottieren, weil zwei Leute gewonnen haben, die schon seit Jahren so sind, zu sagen, so, das habe ich vorher nicht gewusst, hätte mir das mal jemand erzählt. Also es gibt, muss ich auch sagen, Rainer Schauder zum Beispiel hatte mir auf Twitter geschrieben, dass es zu Medienkritik auch immer ein bisschen die öffentliche Aufmerksamkeit gehört. Und zu sagen, das war ja schon immer so, macht das nicht besser, dass die beiden halt Bullshit singen. Das sehe ich total richtig. Ich persönlich feiere ihre Musik nicht. Ich habe früher Kollegen auch, ich fand das zumindest witzig, wie er das, also gerade seine Witze, selbst als jemand, der sich mit Rap nicht auseinandersetzt, fand ich seinen Flow und seine Art, wie er mit der deutschen Sprache umgeht, faszinierend. Der Kollege und ich haben ja auch schon seit Jahren Beef, weil er mir den Webvideopreis, da sind wir wieder zurück beim Thema, ja, in der Kategorie Newcomer abgeluchst hat. Ich habe tatsächlich mal einen Preis gegen Kollege verloren. Und seitdem haben wir Beef. Ich hab einen Mitarbeiter gegründet, deswegen ist es mein Rap-Persona, um gegen ihn anzugehen. Hat er nicht in dem Jahr auch für sein Musikvideo für Apokalypse gewonnen, was ja unter anderem eins dieser Songs ist, wo man ihm auch vorwirft, dass es einen unterschwelligen antisemitischen Ton hat? Was? David, gib sofort deinen Videopreis zurück. Ich würde ihn zurückgeben, wenn ich ihn nicht weggeschmissen hätte jetzt beim Umzug. Den ersten habe ich vor allem in Sigismund geschenkt und der zweite war mir jetzt zu schwer, den in die andere Wohnung rüber zu tragen. Habe ich keine Lust drauf. Sehr gut. Aber zurück zum Webvideopreis. Jetzt kam halt die Ankündigung, wir hatten das neulich im Podcast schon besprochen. Uns hat es beide ein bisschen verwundert, dass bisher noch kein Termin für den Webvideopreis feststeht, weil alles andere lief so fließend. Also und keine Kommunikation auch gab. Sie hatten ja letztes Jahr noch großartig erzählt, auch in privaten Gesprächen mit uns, dass sie diese, also gerade die Kommunikation, die letztes Jahr auch, die wir stark kritisiert hatten, dass die eigene Academy, die eigene Jury nicht mit abstimmen durfte oder konnte. Oder weil keine das Infos bekommen, wann es denn tatsächlich mal losgeht. Das wollten sie dieses Jahr ändern. Und bis Dezember lief es auch perfekt. Also bis Dezember kamen regelmäßig E-Mails mit Infos, so hey, reicht ein, hier ist die Einreichungsfrist. Ich habe tatsächlich mit denen auch nochmal gesprochen, weil sie mir dann auch E-Mails geschickt haben, so hey, du hast ein Video eingereicht, geil, cool, hier ist die Bestätigung und so weiter. Mir hatten sie mehrere Male geschrieben, ich möge mich doch melden, so weil Jury sollte sich bis zu einem gewissen Punkt zurückmelden. Man sollte entscheiden, ob man weiterhin Jurymitglied sein möchte. Exakt, oder nicht. Genau. Ich habe mich nicht zurückgemeldet, weil ich mit dem Webvideopreis abgeschlossen habe und der Ansicht bin, dass ich also zumindest so lange, bis dieser Preis nicht beweist, dass es auch anders geht, möchte ich nichts mehr mit diesem Preis zu tun haben. Und es ist auch tatsächlich so, ne? Also da verstehe ich auch jetzt die Leute beim Echo, die sagen, ich gebe mein Echo zurück, weil ich möchte nicht mit solchen Leuten ausgezeichnet werden wollen. Habe ja letztes Jahr schon gesagt, wie fühlt sich jemand, der geilen Content macht, der jetzt in einer Kategorie mit Müll-YouTubern oder Leuten nominiert ist, die gar keine YouTuber sind, wie Heidi Klum. Und die dann wahrscheinlich auch gewinnen, weil ja Publikumsvoting zu 50% zählt. Exakt so. Und das ist, da würde ich persönlich mir sagen, Was will ich in so einer Kategorie? Das ist so, wie wir es neulich sagten bei diesem einen Social Influencer Award, wo wir auch meinten About You Award, ja. Genau, wo dann gute YouTuber wie Rezo oder Julian Bam. Ja, Julian Bam. die dann nominiert sind in derselben Kategorie wie Leute, die halt einfach nur mal sich vor das Mikrofon stellen. Wo du weißt, die haben die nur eingeladen, weil sie halt Reichweite mitbringen. Genau, und das ist so eine Frage. Und jetzt ist es, diese Woche kam die Meldung, dass der Webvideopreis sich verschiebt auf September. Und zwar wirklich mehrere Monate. Ja. Das sind ja wahrscheinlich 3 bis 4 Monate. Eigentlich sollte das Datum, und es wurde nie kommuniziert, dass es sich ändert, im Juni sein wahrscheinlich wieder. Die Info, die jetzt kam, ist die Info, dass es sich verschiebt. Also es gab vorher gar keine Info, wann er stattfinden soll. Wir sind nur alle davon ausgegangen, dass er natürlich wieder im Juni stattfindet, so wie alle Jahre vorher. Jetzt kam halt die Info, dass es im ZDF ausgestrahlt wird. Ich dachte, der wird komplett abgesagt. So, also ich hatte gesehen, dass sie auf Twitter noch fleißig getwittert haben, der Social-Media-Mann dahinter. Aber ich dachte zwischendurch, gibt es den Preis jetzt überhaupt noch? Aber jetzt diese Kommunikation finde ich halt insofern fragwürdig, weil sie wieder nicht mit der Academy abgestimmt wurde. Also genau derselbe Fehler wieder. Niemand hat eine E-Mail bekommen, mit dem ich gesprochen habe. Ich glaube, das ist so, dass das generelle Ding nach außen wird immer so ein bisschen kommuniziert. Es geht uns hier darum, dass das ein Preis gemeinsam mit der Academy ist. Mhm. Nach innen ist es aber ganz klar ein Unternehmen, an dem Ströer auch beteiligt ist, mit einer, keine Ahnung, wie hohen Prozentzahl, aber sie haben auf jeden Fall einen. Die Leute hinter Giga unter anderem. Genau, oder eine der größten Werbe- und Content-Publisher in Deutschland. Und das ist ein Unternehmen, die haben natürlich ein Interesse auch an dem finanziellen Erfolg von diesem Preis. Und deswegen kannst du es ja gar nicht in die Hand von irgendwelchen Academy-Mitgliedern geben. Das ist auch okay, vollkommen okay. Aber dann kann man nicht so tun, als wäre es so, hey, wir sind doch alle so ein Team. Und es ist aber halt ganz klar ein Unternehmen, eine Firma mit einer klaren Gewinnabsicht. Und die Academy wird nach außen als Begründung genutzt, warum der Preis eine Rechtfertigung hat. Genau, das ist das, was ich Ihnen letztes Jahr auch vorgeworfen habe. Ne? Wenn Sie dann sagen, in dem richtigen Momenten sagen würden, hey, ist eine Firmenentscheidung. So, weil diese Sache mit Heidi Klum letztes Jahr zum Beispiel, da haben Sie dann, wie bei allen Entscheidungen letztes Jahr, immer wieder sich öffentlich darauf bezogen, die Jury hat entschieden. Und dann meinte ich so, nee, Moment, ich bin Teil dieser Jury und ich wurde nicht gefragt. Ja. Ich hätte zu einem Termin hinfahren sollen, der irgendwie total abstrus kommuniziert wurde und wurde dann nachträglich nicht darüber informiert und ich bin nie in einen Nominierungsprozess mit einbezogen worden, der darüber hinausging. Und dasselbe, wenn du dann die ganze Zeit immer wieder sagst, okay, die schlechten Dinge, das kommt alles von der Jury, aber die anderen Sachen, da werden sie dann halt tatsächlich nicht mit einbezogen. Das ist für mich dann irgendwie, das ist verlogen so, wenn du es nach innen und nach außen so kommunizierst, dass das ein großes Ganzes ist. Ich glaube, das Problem ist am Anfang, und ich glaube, das ist auch das, was man als Außenstehender vielleicht nicht so nachvollziehen kann, warum die Kritik so harsch ist. Weil am Anfang, als sich zum ersten Mal zusammengesetzt wurde als Jurymitglied, da gab es sie in Berlin und in Köln, glaube ich, in einem Jahr mindestens 5 oder vielleicht sogar auch mehr Treffen, wo man sich wirklich regelmäßig zusammengesetzt hat und wo alles gemeinsam besprochen wurde. Die Kategorien, wie sie heißen, wie der Preis überhaupt sein soll, was man so an Außenwirkung noch machen kann, wofür man als Preis überhaupt steht. Und damals dachte ich noch so, wow, das kennt man ja gar nicht. Normalerweise, das war so toll. Ja, normalerweise gibt es so sowas ja gar nicht mehr, sondern du hast halt ein Konglomerat aus irgendwelchen Leuten, die das Ganze finanzieren und die dann eine feste Vorstellung haben, dieser About You Award, der ist doch, ne, der ist klar mit irgendwelchen kommerziellen Interessen und mit so einem hinsichtlich von der Fernsehausstrahlung ist der konzipiert, wird dann auch so produziert und da weiß ich wenigstens, dass die sagen nach außen, wir sind ehrlich scheiße, ist uns aber egal, wir wollen das genau so. Beim Webvideopreis sah es am Anfang anders aus und deswegen mein Ärger, den ich das letztes Jahr empfand, der vielleicht für viele auch überspitzt wirkte, der speiste sich auch so ein bisschen zu einem gewissen Teil daraus. Das ist Enttäuschung. Ja. So, weil ich viel Zeit investiert hatte, auch in diesen Webvideopreis. Ja, wie gesagt, es gab 5 Meetings und diese Meetings waren nicht kurz, weil da sitzen dann lauter YouTuber, die alle unterschiedliche Meinungen haben und die diskutieren dann. In dem Jahr davor war ich gerade beim Grillen mit meiner Ex-Freundin und wir hatten ich hatte eine Stunde oder zwei mit Marie Meinberg, die ja noch als Vorsitzende der Jury damals fungierte, telefoniert. Wer kriegt denn jetzt den Ehrenpreis für Deutschland? Und weil sie sagt auch immer so, es gibt zwar ganz viele Jurymitglieder, aber nur einen ganz gewissen und kleinen Teil, die sich auch engagieren wollen. Und ich wollte mich immer engagieren. Und letztes Jahr war das wie so ein Tritt vors Gesicht, weil plötzlich andere Interessen davor stoßen. Und das Ding ist sozusagen, ich habe ja wirklich extrem, habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben in diesem Podcast, extrem große Hoffnungen gehabt, als es bis Dezember wirklich zum ersten Mal wieder fließend Kommunikation gab. Ich habe tatsächlich auch noch mit denen persönlich gesprochen, weil sie mich auch nochmal um Feedback gebeten hatten, so wie ich so finde. Und dann habe ich ihr nochmal wirklich ehrlich gesagt, sozusagen, was ich vielleicht anders machen würde. Es war wirklich wieder ein Dialog bis Dezember. Und dann ist jetzt plötzlich erstmal 4 Monate nichts passiert, ohne Info, dass es sich vielleicht verschiebt, dass sie in Verhandlungen sind und so weiter. Da muss ja auch gar nicht nach außen kommuniziert werden, aber an die Jury hätte ich schon irgendwie cool gefunden. Mich würde mal interessieren, was das jetzt bedeutet. So. Also neben der Tatsache, dass es im September stattfindet, hieß es ja auch noch, der wird umstrukturiert und ist mit dem ZDF verwandelt. Was das heißt, ist eine Frage. Also was ich dazu sagen muss, das Jahr, von dem wir gerade reden, was so toll war, Jahr, wo es in der ARD ausgestrahlt wurde. Wo wir sie keinen Physikern ausgezählt haben. Da wurde vorher im WDR, glaube ich, die Nominierungs... Im NDR, glaube ich. Aber genau, es gab eine richtig, also auch eine schöne offizielle Verkündung der Nominierung, viel besser als letztes Jahr, letztes Jahr wurde ja plötzlich auf Facebook und Twitter dann einzelne Fotos hochgeladen. Du hast so nach und nach so reingetrickelt bekommen, wer in welcher Kategorie nominiert ist, nur mit Fotos ohne Links zu den Videos. Ja, ja. Und das war halt richtig eine Fernsehshow, wo du halt wirklich auch präsentieren konntest, auch mit Laudatio, warum die Sachen nominiert sind. Das war wirklich ganz toll. Und die Sendung fand ich auch ganz toll, auch wenn ich den Ulmen als Moderator nicht so stark fand. Aber die Sendung war super, die war gut strukturiert, weil sie halt fürs Fernsehen auch eine gewisse Spannung haben musste. Ich fand sie leider affig, so, weil weil sie dieses Ding, diese Brücke wirklich zwanghaft schlagen wollten, die Internetwelt mit der Fernsehwelt zu verknüpfen. Deswegen stand plötzlich Sophia Tomala mit Dagi Bee auf der Bühne. Auch, so wie ich das verstanden habe, glaube ich, auch gut bezahlt wurde dafür, dass sie dann auftaucht und so. Das also den Teil sozusagen, diese zwanghafte Verknüpfung, anstatt einfach Webvideo zu feiern und Fernsehzuschauer näher zu bringen, hätte ich anders gemacht. Aber ich fand es, also von der Struktur, von der Anzahl der Preise und so weiter, hat das viel richtig gemacht. Es war eine große, schöne, es war wirklich so eine Gala. Ja. Ne? Auch wenn ich persönlich bin kein großer Fan von roten Teppichen, ich bin kein großer Fan von diesem Gala-Quitsch-Quatsch, weil plötzlich diese ganzen YouTuber, die sich eigentlich das ganze Jahr über mit Nutella einreiben und in Chicken Wings baden oder gegenseitig anschreien, stehen da plötzlich mit Fliege und Krawatte auf dem roten Teppich und tun so, als wären sie übelst etepetete, hat mich immer schwerst irritiert. Ich bin immer um den roten Teppich drum herumgelaufen, weil ich das immer dämlich fand. Ja. Aber ich fand das schön, wie sich das Ganze professionalisierte. Ja. Und so. Das Jahr darauf mit den Rocket Beans als Moderatoren, das fand ich dann inhaltlich stärker. Aber letztes Jahr mit Barbara Schöneberger, da ist halt irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Und deswegen hatte ich so große Hoffnungen, als dann die Änderungen angekündigt wurden. Jetzt ist wieder alles Ding. Und ich habe tatsächlich große Hoffnungen in das ZDF, weil ich glaube, dass dann da noch jemand drauf sitzt, der sagt, Leute, das muss gut sein. Und der auch, was die Show angeht und was die Anzahl der Nominierten angeht und so weiter, da ein Auge drauf hat und sagt so, das darf nicht aus dem Ruder laufen. Ihr könnt ja nicht eine 5-Stunden-Show machen und es muss ein bisschen mehr, weiß ich, Pep haben. Und deswegen finde ich die Zusammenarbeit mit dem ZDF tatsächlich ganz, ganz gut. Wird sich zeigen, was das bedeutet, ne? Also ob das dann im Fernsehen ausgestrahlt wird und ob dann das ZDF auch ein bisschen sagt, so okay, so wie diese Show war, das hätten wir gerne wieder. Und das würde ja dann im Grunde wahrscheinlich auch bedeuten, dass man wieder wie letztes Jahr Heidi Klum oder irgendwelche Internetgesichter nominiert. Ich meine, es ist ja sowieso stark verschwommen. Immer mehr Gesichter aus dem öffentlichen Fernsehen oder auch sind auf YouTube oder sind mittlerweile auf YouTube. Das ist ziemlich absurd, hat sich das entwickelt, aber ja, so ist es, das Fernsehen und so verschmilzt. Ich persönlich bin super skeptisch. Das ist für mich ein komisches Signal, dass wieder die Academy nicht eingezogen wird, dass diese, ne, dass man aus einer Pressemitteilung erfährt, wie es überhaupt weitergeht. Weil es diese Nominierungsphase gab es ja schon. Es gab ja schon die Einreichungsphase für die Videos. Das ist das, was mich am meisten stört, ist die Kommunikation und der Fakt, dass sie jetzt sagen, wir machen es erst im September und deswegen machen wir jetzt nochmal eine Einreichungsphase und ihr könnt jetzt plötzlich Sachen, aus 2018 auch noch einreichen. Was ist das? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil A, verschiebt das ja die gesamte Preisstruktur. Man kann ja schämt euch nicht mehr den Webvideopreis gewinnen, das wäre doch zu schön. Nee, 2017 ist auch immer noch dabei. Ach so, sehr gut. Das ist halt das Ding, also du hast jetzt plötzlich das Problem, was gelöst wurde, dass du nicht zu viele Einreichungen hast, wird jetzt wieder damit, dass jetzt sind die Einreichungen potenziell anderthalb Mal so viele, weil du noch ein halbes Jahr on top bekommst. Ja. Dann hast du das Problem, dass du natürlich dann jetzt beim Webvideopreis 2019 beginnt die Einreichungsphase am 6. Juni 2018 oder was auch immer, weil das halt der Tag war, wo dann die Hälfte gezogen wurde von 2018. Ja. Also da musst du gucken, ist das Video jetzt am 5. rausgekommen oder am 7.? Also das ist, wenn du einfach sagst, okay, 2017, 2018, dann hast du klare Richtlinien. Und wenn das jetzt plötzlich irgendwie so ein schräges Datum ist, dann wird's komisch. Ich glaube, die werden nicht mehr schlauer. Das ist halt, die wollen unbedingt professioneller werden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da Leute dahinter sitzen, die sich über diese Sachen tatsächlich Gedanken machen. Da ich glaube, der Gedanke war, wenn wir jetzt Videos aus 2017 haben, dann sind die ja alle schon fast ein Jahr alt oder über ein Jahr sogar, weil die Sachen ja im Januar teilweise, wenn was also im Januar 2017 erschienen ist, ist das zum Punkt des Preises über anderthalb Jahre alt. Ja. Und das ist natürlich, dann denken sie, okay, shit. Aber das Problem ist, das hast du ja so oder so, weil die Sachen sind ja weiterhin zugelassen. Und wenn das ein gutes Video war, dann ist es ja trotzdem dabei. Ich hätte halt eher gesagt, so pass auf, dann macht halt den nächsten Webvideopreis ein bisschen früher und lass das ganz 2018 zu. Das ist halt der Grund, warum ich gesagt habe, ich bin da raus. Ich glaube, dieser Markus Hündgen und der Dimitrios, hast du nicht gesehen, finden sich selber wahnsinnig geil und wollen ihre eigenen Namen irgendwie in ein besonderes Licht oder ihre Firma oder was auch immer. Ich bin halt mal gespannt, ob sie sich das jetzt, ist alles, was sie haben ja gesagt, sie ziehen sich raus, haben eine neue Geschäftsführerin eingestellt. Jetzt kam da ein halbes Jahr. Ich bin gespannt, ob sie sich jetzt wieder mehr in den Vordergrund rücken. Gucken wir mal. Bin ich gespannt. Ich fand alles, was geändert wurde, fand ich super und bin immer noch sehr zuversichtlich, auch aufs ZDF. Ich bin sehr skeptisch, was die Webvideotage angeht, weil es so ein bisschen sich anhört, als würde man irgendwie so versuchen, die Videodays jetzt in den Webvideopreis zu inkorporieren. Das macht mal noch keinen Sinn, weil warum? Es geht um den Preis, warum muss ich diese Tage haben? Ich finde Nachwuchsförderung auch ganz wichtig, aber ich weiß nicht, ob das im Rahmen dieses Preises passieren muss, weil dann muss man plötzlich wieder 3 Tage dahin fahren und bei diesen Tagen dabei sein. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was sie sich da vorstellen. Ich bin zuversichtlich, aber wie gesagt, ich finde, es ist wieder nicht ideal gelaufen. Das finde ich schade, weil sie haben so einen guten Start hingelegt. Ja. Naja. Wir haben noch ein anderes Thema, das wirklich die Welt erschüttern wird oder schon hat. Es war, ich muss sagen, ich glaube, der größte Skandal, den Podcast Deutschland je gesehen hat. Der erste wahrscheinlich. Vielleicht auch der erste. Das kann ja auch der erste gewesen sein. Die hatten nämlich der Lästerschwestern-Podcast in Vertretung durch Behind und Rob Bubble hatten krassen Beef am Wochenende mit Herrn Newstime. Ich weiß nicht, es dürften einige von euch mitbekommen haben. Genau. Für wer es nicht mitbekommen hat, wir machen eine ganz mini kurze Zusammenfassung. Genau. Wir haben in dem Podcast über Herrn Newstime und Uge geredet, haben daraufhin die beiden eingeladen. Daraufhin hat Herr Newstime sowohl mir als auch David eine Nachricht geschickt und gesagt hat, dass er die Einladung annimmt und dass er Interesse hätte, dabei zu sein. Man muss dazu sagen, die Einladung im Podcast war eher so spaßeshalber ausgesprochen. Ja, aber ich habe schon ernst gemeint, aber, okay. Aber also er hat darauf reagiert, das fand mir cool. David hat mit ihm Kontakt aufgenommen. Ich war dann eine Woche im Urlaub zu dem Zeitpunkt, wo David den Kontakt aufgenommen hat. Deswegen haben wir in der Woche keinen Podcast aufgenommen. David hat dann gesagt, ey, pass auf, diese Woche nehmen wir nicht auf, nächste Woche schon, ich melde mich nochmal. War keine konkrete Terminzusage, sondern einfach nur so ein, hey, wir melden uns, wenn wir Zeit haben. Dann ist letzte Woche dieses Ding mit Davids Placement passiert, was bei uns alles durcheinander geworfen hat. Genau, es war zeitlich einfach, es war zeitlich nicht drin, wir haben sogar noch drüber gesprochen. Genau, du meintest sogar noch, wollen wir Herrn Newstime denn heute einladen? Und dann haben wir halt beide entschieden, weil wir, ich glaube, bis 21 Uhr hier gesessen haben. Es war einfach keine Zeit. Also selbst wenn er in dem Moment, in dem wir ihm die Nachricht schicken, so, wir nehmen jetzt auf, weil wir haben es halt nicht vorher geplant. Das lief alles drunter und drüber. So ist es ja leider häufig so. Deswegen hatte ich ihm auch nie einen konkreten Termin geschrieben, weil ich, ne, weil wir ganz häufig dann manchmal nicht wissen, machen wir es am Mittwoch, machen wir es Freitag vielleicht erst. Das entscheidet sich häufig dann leider sehr spontan. Und dann ging es am Wochenende los, weil dann hat Herr Newstime plötzlich getweetet, hey, Robin und David, irgendwie, ich kann es ja mal im genauen Wortlaut vorlesen, aber es war einfach nur so, hey, an mir liegt es nicht, dass dieser Podcast nicht zustande kommt, genau. Lies mal tatsächlich vor. Warum? Ja, das ist der andere Tweet. Hey, Rob Bubble. Hallo Behind und Rob Bubble. Mein Angebot, miteinander zu diskutieren, steht nach wie vor, kann gerne privat sein, aber auch öffentlich. Auf Davids Wunsch sollte es diese Woche eine Aufzeichnung geben. Und diese hat bis heute nicht stattgefunden. An mir scheitert es nicht. Und hat natürlich damit direkt wieder seine Follower aufgebracht. Und dann kam aber danach, also wir haben dann darauf reagiert und meinten so, okay, also vielleicht, wollen jetzt nicht zu weit ausholen. Um dich ein bisschen herunter zu bremsen. Du bist sehr schnell gerade. Ja. In dem Moment dachten wir beide so, Moment mal, die Kommunikation vorher war ja sehr lose, sehr, sehr, sehr offen. Also offener könnte es ja eigentlich gar nicht sein. Es war, wir melden uns. Genau, ich schrieb ihm, wir melden uns, hab ihm noch, also ich kann verstehen, wenn er durch den Kommentar, nächste Woche nehmen wir eine neue Folge auf, dass er da vermutet hat, dass wir diese Woche dann auch als Podcast meinen. Da muss man doch dazu sagen, die Woche war zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, noch nicht mal um. Okay, alles klar, den einen Tag hätte man noch gehabt, aber der Podcast war ja schon online. Er war schon online, ja. Die Sache war, er hatte mir am Samstag hatte er diesen Tweet losgelassen und am Freitag hatte er mir noch nachmittags hat er mir noch eine Nachricht geschrieben, auch da war es so. Und darauf hast du 20 Stunden lang nicht reagiert, David Hein. Ich hatte halt wahnsinnig. Das nächste Mal, wenn du 20 Stunden lang nicht auf mich reagierst, dann hagelt ein Tweetstorm auf dich ein, das hast du so noch nicht gesehen. Du hast nicht geantwortet. Ja, ich sehe schon meine Mutter, die sich beschwert. Ich habe neulich den Geburtstag meines Vaters vergessen. Gott sei Dank hat der kein Twitter, sonst hätte ich mir ordentlich was anhören können. Zu Recht. Jedenfalls hatte ich darauf nicht reagieren können, ganz ehrlich, so, weil ich am nächsten Morgen, als ich von diesen Tweets von ihm mitbekommen habe, saß ich gerade mit Max und Co. Wir waren im Jump House. Ich muss ja sagen, es war richtig schönes Wetter, es war Wochenende. Genau, du hattest draußen, den ganzen Stress von dem Placement. Wir saßen dann beim Pizzaessen und ich war froh, dass ich endlich den Dreh hinter mir hatte, der wirklich anstrengend war. Und dann kommt dieses Ding von ihm in einem Wortlaut, wo ich mir dachte, so, er macht halt genau das, wofür wir ihn kritisiert haben, nämlich dieses Tatsachen sich so drehen, dass seine eigene Community, deswegen hat er es ja auch so öffentlich, statt es nochmal vielleicht auf einen Kommentar von uns zu antworten oder vielleicht nochmal eine Nachricht zu schreiben oder eine Nachricht zu schreiben, weil du mich gar nicht gehört hast oder was weiß ich. Irgendwie so das zu versuchen, schreibt er das öffentlich und dreht sich das so hin. Und für mich war es der letzte Satz, dieses, an mir scheitert es nicht. Ja. Und das impliziert, dass es scheitert an euch. Ja. Ne? Und das ist ja nicht der Fall gewesen. So wir saßen hier, haben gesagt, ey, wir schaffen es diese Woche nicht, weil wir überlegt haben, so machen wir es jetzt diese Woche, weil wir nehmen ja jetzt auf, haben überlegt, ob wir mit reinnehmen. Klar, es gab keine klare Terminzusage, aber das war natürlich trotzdem bei uns mit auf der To-Do-Liste so, mit der Newstime-Interview führen und haben dann gesagt, ey, es passt jetzt zeitlich nicht rein, wir machen es nächste Woche. Und hätten ihm das natürlich auch noch schreiben können, haben wir nicht gemacht, weil es, wie gesagt, keine festen Termine gab. Mir ist in dem Fall tatsächlich der Kragen geplatzt. Ja. So, du hattest mir dann noch geschrieben, so, boah, Alter, der wird mir echt unsympathisch, worauf ich dann dachte, okay, ich kläre das. Hab ihm dann runtergeschrieben, hallo, hab das auch getweetet, weil ich dachte so, okay, wenn du das öffentlich machst, dann können wir das auch so umdrehen. Und hab dann geschrieben, dass wir diese Woche nicht konnten, aber dass wir gerade so eben die Lust verloren haben, nochmal was mit dir zu machen, weil er hatte das dann danach auch nachträglich versucht, so zu drehen, wir wollten das öffentlich ausschlachten und irgendwelche Termine werden gegeben. Und ja, also er hat danach noch, ich glaube, 5 bis 10 weitere Tweets rausgehauen. Tanzverbot hat sich dann sogar mit eingemischt. Lass uns das jetzt nicht, aber, lass uns nicht überschlagen, so, weil ich würde das jetzt gern ne, uns dann dem nähern. Ja. Und ich hatte dann halt gedacht so, habt ihr ihm geschrieben, so, dass das so nicht geht, und dann fing er an, sich zu rechtfertigen. Ich würde die Tatsachen verdrehen, hast du nicht gesehen? Und ich meinte dann so, nee, ich will die Tatsachen nicht verdrehen. Ich habe nur keine Lust mehr, mit dir zu sprechen. Da also gibt's nichts zu verdrehen. Ich möchte nochmal, also ich glaube, das muss man sich bei dieser ganzen Debatte immer im Hinterkopf halten. Es geht hier darum, dass wir einen nicht festen Termin, sondern einfach nur, was bei ihm vielleicht falsch angekommen ist, das tut mir leid, eine Woche festgelegt haben, in der wir einen Podcast aufnehmen, wo wir ihn gerne dabei gehabt hätten. Und das hat dafür gesorgt, dass hier so, also ihr verdreht die Tatsache, ihr habt darauf bestanden, ein öffentliches Gespräch zu machen. Ah, und wir sitzen da beim Pizzaessen in der Sonne und dann geht das da los, weil er jeden Scheiß hat er dann, ging dann auf Twitter bis abends wirklich. Die Leute, ja. Dann haben sich natürlich, das Ding ist ja, das ist bei Beefs immer so. Es ist meiner Ansicht nach immer so lange kein Beef, bis von allen Seiten die Aasgeier kommen, sich einmischen und dann sagen, ach was, einen Termin nicht abgesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, kann ich meinen Termin auch nicht einfach so ausfallen lassen, dann muss ich eine Strafgebühr bezahlen. Also was da zum Teil so kam. Ja, also, da muss man dazu sagen, das ist ja genau das, für das wir Herrn Newstime kritisiert haben, nämlich, dass er, ohne die ganzen Fakten zu präsentieren, Wörter gerne nutzt. Also er macht das wirklich sehr geschickt, das muss man nicht lassen. Also zum Beispiel sagt er mehrfach, ihr wolltet nicht privat mit mir reden, sondern nur öffentlich. Ja. Diese Situation hat nie stattgefunden. Er sagt, er hat mehrfach dann geschrieben, warum habt ihr den Termin nicht abgesagt, obwohl es keinen Termin gab. Das hattest du jetzt gar nicht gesagt, nachdem wir im Podcast sagten, ey, vielleicht kommen Herr Newsom und Unge einfach vorbei, schrieb er als allererstes, das ist eine Nachricht, die von der keiner was weiß in dieser Twitter-Diskussion, schrieb er als allererstes dir, er würde im Podcast bei uns vorbeikommen. Genau, ich habe die Nachricht hier, ich kann sie mal vorlesen. Hi, höre gerade euren Podcast, also würdet ihr mich einladen, würde ich nicht Nein sagen. Ja, also dem ganzen Ding geht quasi voraus, auch dieser Kommunikation, die er mit mir hatte. Ich hatte dann da auch noch einen Screenshot veröffentlicht, in dem dann klar wurde, es gibt gar keinen Termin. Er hat ihn dann sogar noch mal retweetet, woraufhin es war sehr schön zu sehen, dass seine eigene Community ihn komplett auseinandergenommen hat. Also es war, ich glaube, was er sich nicht gedacht hat bei diesem ganzen Theater, war A, dass er da super unsympathisch bei dieser ganzen Nummer rüberkommt. Ja, und auch sehr kindisch sozusagen. Super kindisch. Selbst in dem Szenario, sagen wir mal, du hättest ihn... Wie ein bellender, getroffener Hund, der dann mit Schwänzchen zwischen den Beinen abzieht. Aber sagen wir mal, du hättest gesagt, Mittwoch, 15 Uhr, go. Ja. Fester Termin, so. Und wir hätten uns dann nicht gemeldet. Auch dann wäre es immer noch nicht cool. Auch dann ist es scheiße und es ist unprofessionell und es ist blöd, aber auch dann gehst du nicht öffentlich hin und sagst so, dem voraus ging ja kein Streit oder so, wie er sich das drehen wollte. Wir wollten ihm ja die Plattform bieten, sich zu äußern und sich auch zu rechtfertigen. Es gibt auch keinen Streit, weil ich muss ganz offen sagen, an der Privatperson Herrn Newstime bin ich nicht interessiert. Deswegen will ich das weder privat klären, noch irgendein Streit, weil es gibt keinen Streit. Wir haben seine Arbeit kritisiert. Ja, nicht ihn als Person, so wie er sich das auch gerne dreht. Irgendwo schrieb er, dass wir ihn öffentlich denunziert hätten. Nee, haben wir nicht. Ja, und angegriffen. Wir haben das gemacht, was er auch macht, wenn er irgendwelche Leute kritisiert öffentlich, nämlich Kritik üben. Ja, wir haben Kritik darüber geübt, wie er mit News, er heißt Herr Newstime, umgeht und wie er seinen Zuschauern die präsentiert. Und es ist witzig, dass das hatte ich ja in meinem Kommentar schon geschrieben, wo ich auch sagte, dass er immer dann am lautesten wird, wenn er selber kritisiert wird. Ne? Und es ist witzig, dass jemand, der Unge noch sagt, ach, kritische Berichterstattung ist nicht erwünscht, dann einen riesen Aufstand bei uns beiden macht und jetzt dann so sagt, so, er hatte jetzt noch einen Tweet, ich glaube, das ging ja noch zwei Tage. Danach noch irgendwelche, ohne uns dann zu erwähnen, noch irgendwelche schnippischen Sachen hinterhergeschrieben. Ja, weil er abends noch gefragt hatte, gibt es jetzt diese Einladung, also kann ich denn jetzt noch vorbeikommen? Ich habe dann schon gar nicht mehr drauf geantwortet, und dann schrieben dann Leute so, sag mal, kriegst du es nicht mit? Die haben Nein gesagt. Also ich möchte das nochmal einmal persönlich an ihn jetzt sagen. Wir haben nichts gegen dich persönlich. Wir hätten dich wirklich gerne hier im Podcast gehabt, um diese Diskussion zu führen. Aber du bist uns egal. Nicht unbedingt. Aber dass die Art und Weise, die wir an dir kritisiert haben, wie du News machst und manchmal Fakten verdrehst, hast du genauso in dieser Twitter-Diskussion gezeigt. Wir wirklich, ich schwöre, wir hätten dich die Woche drauf eingeladen, ja, hätten es die Woche drauf mit dir gemacht. Und du hast es dir selber verbaut, indem du einfach einen Kindergarten draus gemacht, ja, hast und genau das abgezogen hast, wofür wir dich vorher kritisiert haben. Und diese Art und Weise zeigt uns dann auch, dass ein Gespräch hinterher nicht möglich ist. Ja. Mit so jemandem wollen wir nicht reden. Und es ist auch, glaube ich, keine Klärung möglich. Du siehst gar nicht, was das Problem ist. Ja. Und selbst wenn du es auf die eine Sache vielleicht verstanden hast, hast du es nicht auf das große Ganze. Du ja, verstehst nicht, dass auch Herr Newstime A, kritikwürdig ist und dass du vielleicht auch Fehler machst. Ja, und so, da weiß ich nicht, ob also da gibt es für mich dann wieder, wie gesagt, auf der einen Seite privat, aber auch dann beruflich dann nichts, was wir zu besprechen hätten. Und nach so einem Theater dann schon erst recht nicht so. Und das haben dir viele Leute geschrieben, auch tatsächlich ein paar große YouTuber. Der eine, der sich dann noch eingemischt hat, war Tanzverbot. Wo ich dann dachte so, ach, was will er denn jetzt hier noch? So, der dann immer so, ja, so darauf stürzt und wieder mit dieser Nummer kam, ja, ihr wollt ja nur mit Leuten reden, die euch die Schwänze lutschen. Ich danach dachte so, das war ein Zitat, das war ein wörtliches Zitat. Genau, so sagte er das. Wo ich dann denke, verzieh dich, Junge. Also dich braucht ja nun wirklich keiner mehr. Und dann fand ich, bei dem fand ich es tatsächlich ein bisschen enttäuschend, dass er wie ein getroffener ja, Hund mit nach 4 Tweets von mir sich wieder zurückgezogen hat. Aber da siehst du dann halt, wie viel hinter diesen Leuten steckt. So, ne? Also gerade, das finde ich immer interessant, austeilen können bis zum Get-No, ja, aber überhaupt nicht einstecken können. Und sobald sie dann mal an jemanden geraten, der sich auch wehren kann, wird es dann kritisch so. Und deswegen, also es war ein schönes Beispiel in, ja, wie jemand, der offensichtlich überhaupt in der realen Welt überhaupt keine soziale Kompetenz besitzt. So kann ich es nur vermuten. Ja, also keine Ahnung. Der YouTuber Rezo hatte, dass sie ihm ja auch noch geschrieben, ich glaube, ja, in den Tweet, so, in die Richtung, ja, dass das soziale Umfeld offensichtlich oder was auch immer da er da geschrieben hatte. Es kommt halt einfach nicht cool rüber, wenn du alles in die Öffentlichkeit zehrst, ja, egal was. Es ist halt einfach es irgendwie was, irgendwie einen Streit auslösen willst, weil ich, ja, meine, das was ja, soll dabei rumkommen? Ja, also ich find's schade. Ein kleines bisschen tut er mir auch leid, aber mir nicht. Er hat hier bewiesen, dass es einfach keinen Sinn macht, diese Diskussion zu führen. Auch für unsere Zuschauer, mehrere Leute hatten uns geschrieben, so ladet ihr noch ein, wir würden uns das gerade jetzt wünschen. Selbst du hattest sogar noch mal kurz drüber nachgedacht. Ja. Ich muss sagen, hier wird es keinen Newstime in diesem Podcast geben, weil mit solchen Personen möchte ich mich nicht weiter auseinandersetzen. Oder ehrlich gesagt möchte ich meine Zeit in meinem Podcast mit wichtigeren Dingen, mit krass, zum Beispiel, krass wichtigen Themen verbringen. Zum Beispiel, was ist ein wichtiges Thema? Ein krass wichtiges Thema, wenn wir schon dabei sind, ist zum Beispiel, dass Simon Desue Pro-Gamer ist. Nee, Pro-Gamer. Ex-Pro-Gamer ist er. Der hat nämlich, das haben wir die Tage, hat uns auch einen Zuschauer geschickt, einen neuen Gaming-Kanal namens Loots. Ja, eigentlich tut es mir fast weh, dass wir hier schon wieder Werbung machen, ja, für jemanden, der es überhaupt nicht verdient hat. Aber in der aktuellen, in dem aktuellen Sturm, den da Fortnite ausgelöst hat, wir hatten letzte Woche schon mal gesprochen, das Spiel, das gerade gefühlt jeder auf diesem Planeten spielt, außer David Hein und Rob Bubble, ja, macht ganz viele Leute gerade sehr reich. Unter anderem reich. Montana Black hatten wir letzte, ja, Woche. Und Simon Desue, der offensichtlich mal wieder eine PlayStation braucht, die er verschenken kann, oder sich ein neues Auto leisten möchte, der ist unter die Gamer gegangen. Und ich habe das in den letzten Jahren, deswegen haben wir gedacht, wir rollen das Thema mal insofern auf, dass wir generell über diese ganzen Leute, die überhaupt nichts mit Gaming zu tun haben, sprechen, die dann auf einmal einen auf Gamer machen, das finde ich einfach nur ätzend. Ich, der aus dieser Gaming-Kultur kommt und ich will ja nicht so restriktiv. Es wird sehr elitär. Naja, klar, ich will keine Grenzen aufmachen und sagen, okay, du kommst hier nur rein mit dem Gaming-Pass, wenn du dreimal Secret of Mana durchgespielt hast und 4 Runden in Unreal Tournament 2 überlebt hast, dann erst darfst du hier rein. Aber du wirst mir doch sicherlich beipflichten, wenn das schon komisch wirkt, wenn YouTuber wie Melina Sophie zum Beispiel einen Let's Play-Kanal aufmachen. Das ist ja vor ein paar Jahren passiert. Es gibt so ein paar Fälle, wo ich sagen muss, jetzt ist es ein bisschen strange. Und das ist einmal ApoRed, das ist einmal Simon Desue. Und das ist tatsächlich leider auch ein bisschen Mrs. Vlog, wo es mir sehr weh tut, das hier anzusprechen, weil ich sie persönlich sehr schätze. Die, ja? Nein, aber die hat auf ihrem Kanal tatsächlich 2 Videos gemacht, wo sie auch Fortnite spielt, wo du halt ganz genau weißt, so, okay, das, also ich weiß es nicht, vielleicht hat sie auch tatsächlich die Liebe zum Gaming entdeckt, aber wir haben ja auch lange Zeit mit ihr verbracht. Wir haben mal über einen Monat mit ihr zusammen gewohnt. Und ich hätte sie jetzt nicht als die große Gamerin identifiziert. Und das ist halt wieder so ein Ding, man sieht halt den Hype, man springt drauf auf und man holt dann halt die Klicks da raus. Bei der weiß ich halt dann immer nicht so, ist das jetzt vielleicht so ein bisschen Satire. Also was ich bei Malwanne hat zum Beispiel zu God of War, hat die ein Placement gemacht mit Fabian Sigismund, der Kratos spielt. Das ist eine sehr schöne Placement-Reihe. David, das ist ja eine spannende Placement-Geschichte, ja, die völlig nichts zu tun hat mit der anderen Placement-Geschichte. Jedenfalls, bei der fand ich es ganz witzig, weil ne, die spielt halt nicht. Von der weiß ich auch privat, dass die damit nichts anfangen kann. Aber das kommt in dem Video, sagt dann ja. Fabian, sag doch mal was über das Spiel. Und dann fängt sie an vorzulesen und spricht gleich als erstes erstmal God of War falsch aus. Und muss dann selber anfangen zu lachen. Und das hat sie aber drin gelassen. Ja, ja, aber das muss man auch bei Kelly sagen, die behauptet nicht, dass sie gut da drin ist. Ganz kurz, fand das super sympathisch, in dem Moment dann damit umzugehen. So. Bei Kelly habe ich es jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen. Also sie behauptet jetzt nicht, dass sie groß jetzt eine Pro-Gamerin ist, sondern sie macht das einfach und sie stellt sich dabei auch halt sehr, sehr amüsant an, weil sie es halt nicht kann. Das ist auch lustig, das ist auch unterhaltsam, deswegen kann man es ihr, wie gesagt, nicht so wirklich vorwerfen. Aber jemand wie ApoRed und Simon Desue ist es halt so, die haben halt jetzt beide, Simon Desue vor 2 Wochen, ApoRed vor 4 Monaten, einen neuen Gaming-Kanal gestartet, beziehungsweise reaktiviert. ApoRed hatte den Kanal. Der hat ja mal mit Gaming angefangen. Genau, das muss man Call of Duty hat ihn halbwegs groß gemacht, richtig groß und explodieren lassen. Haben ihm eher so die Pranks, haben ihm eher die anderen Sachen. Aber er hat jetzt jahrelang nichts mehr mit Gaming am Hut gehabt und hat jetzt, wo Fortnite wieder Hype ist, hat er vor 4 Monaten jetzt angefangen, exklusiv auf einem anderen Kanal, der 1 Million Abonnenten hat, Fortnite-Videos hochzuladen. Ja, und das ist dann bei ihm ist es, ich weiß halt gar nicht, mit was er jetzt zwischenzeitlich gespielt hat, weil ich glaube, er hatte ja damals, als er sich für den Bombenprank entschuldigt hatte, hat er noch gesagt, ich habe jetzt einen neuen Gaming-Kanal. Das war 2016. Aber da scheint zwischendrin nichts groß passiert zu sein. Weil das weiß ich nicht. Statistiken wir hatten gerade mal die Statistiken geguckt und da da waren keine Views, fast keine. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob er hat auch die Videos alle gelöscht, deswegen ist es schwierig, es nachzuvollziehen. Also vielleicht habt ihr eine Ahnung, vielleicht seid ihr große Upright-Gaming-Fans und könnt uns das erzählen. Ich finde es tatsächlich bei Simon Desue eher verwerflicher, also weil er also nicht nur, dass er jetzt plötzlich natürlich mit Fortnite anfängt, sondern wenn du dir mal den Kanal anguckst, es gibt jetzt gerade 8 Videos oder so. Das erste ist gleich, Simon Desue ist ein Ex-Pro-Gamer, Fragezeichen. Das ist so gut. Das Video geht 30 Sekunden. Das ist der beste Fall von Clickbait, den ich je gesehen habe. Genau, das Video geht 30 Sekunden und in den ersten 30 Sekunden sagt sie, ihr wisst ja, euer Simon Desue ist ein Pro-Gamer. Hier ist noch ein altes Foto von mir. Dann zeigt er ein altes Foto, wo er nicht drauf zu sehen ist. Dann sagt er, ach nee, Spaß, ich bin gar kein Pro-Gamer. Und dann geht's weiter. 30 Sekunden, um den Titel ad absurdum zu führen. Und das passiert auf seinem Kanal. Ich habe mal durchgeguckt, hat er wieder genau denselben Clickbait, für den er auf seinem Hauptkanal zum Beispiel, bekannt geworden ist. Die Top 5 gebannten Fortnite-Skins mit Hitler. Adolf Hitler auf dem Thumbnail. Einfach geil. Das Ding hat natürlich 312.000 Klicks, Stand jetzt. Fortnite wird verboten. Fortnite wird verboten in Deutschland. Ja, ja. Solche Sachen, die halt auch einfach nur scheiße sind. Einfach Clickbait. Einfach Clickbait, um die kleinen Kids, die das jetzt alle gerade zocken, natürlich abholen. Das ist halt, also es ist halt so dieser, der typische, also wenn du Fortnite geil findest. Also zum Beispiel wie Hand of Blood, der wirklich unterhaltsamen Content mit Fortnite ja auch macht und richtig lustig ist und da auch drauf eingeht und das ist wirklich spannend, dann ist das ja auch völlig okay. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ApoRed und Simon Desue nicht Fortnite spielen dürfen, weil vielleicht haben sie einfach Bock auf das Spiel, kann ja sein. Ja, aber es wirkt halt schon sehr komisch, dass man genau dann anfängt, einen Kanal aufzumachen, wenn gerade die finanziellen Mittel plötzlich am Sprudeln sind. Das wirkt nicht nur komisch, das ist halt einfach Kacke. So, weil wenn du anfängst, einen Kanal zu erstellen, einfach nur mit Dollarzeichen im Hintergrund und dann genau diesen Content erstellst, der dann auch nicht mal besonders hochwertig wirkt. Also er sitzt in einem Raum, der auch hallig ist. Also er hat nicht mal ein vernünftiges Mikrofon. Das ist offensichtlich eine Schnellschussidee gewesen. ApoRed, das hatte ich auf Twitter gepostet. Das ist einer meiner erfolgreichsten Tweets aller Zeiten. Ich habe einfach seine Thumbnails fotografiert. Der hat 3 Fotos, die er gemacht hat, die er auf jedes Thumbnail draufklatscht, von seinem Gesichtsausdruck, der immer der gleiche ist. Das ist wirklich sehr lustig. Der hat sich angeguckt, wie machen es die anderen, wie macht ein Hand of Blood das, und das hat er sich irgendwie abgeschaut. Das ist halt einfach nur schrecklich. Ich meine, wie gesagt, ich will gar nicht anfangen mit, du darfst nur dann einen Gaming-Kanal machen, wenn du seit Jahren ehrlicher Gamer bist. Aber es gibt für mich ein Beispiel, das ist jetzt schon Jahre her, das werden nicht mehr viele kennen. YTD war um 2013 herum, hatten gerade den ganz großen Zenit. Da hatten sie so ein paar Songs, mit denen sie dann durchgestartet sind. Und das war das Ding, wo sie dann, glaube ich, als einer der ersten Kanäle deutschlandweit die Millionenmarke gesprengt hatten. Und dann machten sie ein neues Projekt auf namens Y-Play. Wobei man dazu sagen muss, das war nicht Matilly, das war Mediakraft. Das war ein Mediakraft-Kanal, der sich offensichtlich das Vorbild von Smosh angeguckt hat. Smosh ist zu einem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, neben Ray William Johnson. Das waren immer so die beiden. Ja, war so der Top-Kanal zu dem Zeitpunkt. Kann sogar sein, dass sie noch der größte waren und mindestens der zweitgrößte. Die haben sich immer gebettelt, wer in Amerika die Nummer 1. PewDiePie war da nicht immer der größte. Und Smosh hatte dann auch einen Zweitkanal gemacht namens Smosh Gaming, wo ich glaube, genau zwei Videos lang die beiden Haupt-Smosh. Also die tauchen da immer wieder auf, aber sie haben halt eigentlich drei Leute gecastet und die waren halt dann die Gesichter die von Smosh Games sozusagen. Und das war dann bei Y-Play auch so, dass in den ersten Folgen saß noch der O's mit drin und hat hier und da mal was gespielt, aber du merkst, es kristallisierte sich schnell heraus, keiner dieser drei Jungs ist Gamer von Herzen, also so wirkte es zumindest. Ja. Hat einen wirklich gutes Gaming-Wissen und hat auch die Zeit dafür. Und genau. Dann wurden halt irgendwie andere Leute dahingesetzt. Das war einfach nur so lustig, weil es halt so diese Waititi-Marke im Hintergrund hatte und dann hatte man Waititi nichts damit zu tun. Das da war dann lustig. Irgendwie Maxi Stettenbauer, der ehemalige Giga-Redakteur und heutige Stand-Up-Comedian. Das war eigentlich, also letztendlich war es eigentlich ein Mediakraft-Gaming-Cross-Promo-Kanal, wo alle Leute, die irgendwie zocken wollten oder konnten oder auch noch nicht konnten, halt die Möglichkeit hatten, sich mal einzusetzen. Und das ist halt immer so, auch da war der Trailer so, Y-Titty saßen da und sagten, wir lieben Games. Wir haben uns gedacht, warum machen wir nicht einen Kanal? Und dann denke ich mir, klar setzt ihr euch nicht hin und sagt so, Mediakraft liebt Geld. Deswegen haben wir uns gedacht, was funktioniert? Ah, wir gucken mal nach Amerika, Smosh Games, das kopieren wir einfach. Aber trotzdem finde ich das wahnsinnig unsympathisch, wenn mir so solche Leute dann immer wieder erzählen wollen, ey, ich bin Gamer, ich liebe Games und ich denke mir, ich merke dann, nein, das ist nicht das, was du liebst. Ein Thema, das uns ganz häufig vorgeschlagen wurde, was wir als nächstes ansprechen wollen, ist die YouTuber-Gewerkschaft. Hatte ich persönlich gar nichts von mitbekommen. Ich hatte es mitbekommen, als das Video so ein bisschen viral gegangen ist von Jörg Sprave, aber auch mich nicht groß damit befasst, weil ich mehrere ähnliche Ideen schon mitbekommen habe. Das eine war die Internet Creators Guild. Es gibt tatsächlich in den USA schon eine nicht ähnliche, aber also mit einer ähnlichen Motivation eine Gruppierung, die eben auch so ein bisschen versucht, so Internet Creator zu bündeln und ihnen gemeinsam eine Stimme zu geben. Mhm. In Deutschland haben wir jetzt gerade den Bundesverband für Influencer Marketing. Da hatten wir uns auch mal drüber aufgeregt, so ein bisschen auf Twitter, weil die haben das nämlich gegründet, das sind nur Agenturen bei der Gründung gewesen und kein einziger Influencer. Und die haben gesagt, so, wir sprechen jetzt für die Influencer im Marketingbereich, wir sprechen für alle, wir sprechen auch für die Marken, aber bestehen nur aus Agenturen. Das war natürlich ein bisschen fragwürdig, ich finde, die haben sich da auf jeden Fall gebessert. Und es gibt außerdem den Bundesverband für Digitalwirtschaft, der sich auch so ein bisschen auf dieses Influencer-Marketing draufsetzt. Also du hast schon so ein bisschen zumindest auf der wirtschaftlichen Seite, nicht gegenüber YouTube, das ist hier anders, schon so eine gewisse Gruppierung, Gewerkschaft, was auch immer, in unterschiedlichen Bereichen, die sich halt für YouTuber einsetzen wollen, zum Beispiel was Kennzeichnung angeht. Und da gibt es ja unter anderem auch den Verein 301 Plus, den wir hier in diesen Räumlichkeiten, in denen wir uns hier gerade befinden, als wir den Podcast aufnehmen, gegründet haben, der auch immer das Ziel hatte, sozusagen. Was macht denn 301 Plus so gerade so? Nix. Woran wir gerade arbeiten, ist tatsächlich, müsste jetzt bald die zweite Folge online kommen, eine Videoserie, wo wir jungen Creatern erklären, wie das Business läuft. Also wir haben jetzt eine Folge schon, da erklären wir, was ein YouTube-Netzwerk ist und ob es Sinn macht, in ein YouTube-Netzwerk zu gehen oder nicht. Das ist ein halbes Jahr alt. Ja, wir sind sehr langsam. und eine zweite Folge ist jetzt gerade, die ist schon gedreht, die wird jetzt gerade geschnitten, wo wir erklären, was YouTuber so im Durchschnitt wert sind. Aber seid ihr nicht eher ein Freundeskreis? Nein, wir sind eine harte Business-Kommune. Nein, also die Idee von 301 Plus war immer, das haben wir leider ein bisschen einfach, wir haben es aber nicht geschafft, weil wir einfach alle viel zu beschäftigt waren, um uns dann auch noch in so eine Gewerkschaft reinzuzwängen, war, dass wir uns genau für solche Sachen einsetzen, also faire Kennzeichnung, dass Leute mit ihrer Reichweite besser umgehen, dass man sowas wie Rundfunklizenz und so weiter anspricht, dass man eben sowas wie ein ApoRed-Bombenprank auch als Creator und als YouTube und so weiter offiziell anprangert und dass wir auch mehr dafür sorgen, vielleicht, dass YouTube die Richtlinien besser einhält und solche Sachen dann auch gesperrt werden, wenn jemand wie Mert ein homophobes Video macht, was auch immer. Also solche Sachen wollten wir eigentlich als Verein machen. Das ist gescheitert. Das ist aber daran gescheitert, dass eben keiner die Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Dasselbe Problem glaube, sehe ich jetzt auch bei Jörg Sprabe. Ihr wart nicht gut genug organisiert dafür, glaube ich. Also was ihr immer gemacht habt, war einmal im Monat ein Meeting. Aber bis auf diese Meetings. In den Meetings wurde immer viel besprochen, was wir machen wollen. Ein paar Sachen haben wir tatsächlich auch gemacht. Also Mut für die Welt ist zum Beispiel eine Sache, die von 301 Plus immer kräftig unterstützt wurde und die dadurch auf jeden Fall auch, also die wurde nicht davon entwickelt, aber die wurde dadurch auf jeden Fall beflügelt. Wir haben tatsächlich uns auch mit den Landesmedienanstalten zusammengesetzt und basierend auf unser Input wurde dieses Kennzeichnungspaper unter anderem entwickelt. Mhm. Und wir haben auch immer wieder versucht, so mit der Ice Bucket Challenge und so weiter, das ist ja auch schon Jahrzehnte her, zu sagen, uns auch für gute Sachen einzusetzen, mit unserer Reichweite Gutes zu tun, haben zum Beispiel diese No-Hate-Kampagne gemacht und so weiter. Also es gab schon mal wieder so ein paar Sachen, wo aus den Meetings tatsächlich was entstanden ist. Aber es ist bei weitem nicht das, was wir uns eigentlich erwünscht haben. Um das mal nochmal zu erklären, Jörg Sprabe ist ein YouTuber, der einen Kanal namens Slingshot-Channel hat. Dort macht er Videos auf Englisch. Und ja, ist auch glaube ich, international viel bekannter als in Deutschland. Also in Deutschland, ich kannte den jahrelang überhaupt nicht, dann immer wieder erwähnt. Und als ich jetzt las, Jörg Sprabe macht die YouTuber-Union, dachte ich, Moment mal, den gibt's noch. Weil, wie gesagt, hierzulande hörst du von dem fast nichts. Und auf diesem Slingshot-Channel macht er, ja, im Grunde schießt er Dinge. Also er baut alle möglichen Apparaturen, Waffen hauptsächlich. Und kann dann zum Beispiel, macht Videos, wie er Bleistifte zu einer Waffe umfunktioniert. Und hat da in der Vergangenheit auch schon auf den Sack bekommen, zum Beispiel, weil er ein Video gemacht hat, glaube ich, da ging es darum, schusssichere Westen zu testen und hat halt festgestellt, ja, die sind scheiße, also du kannst einfach durchstechen mit einem Messer. Und dann hat, glaube ich, so ein britisches Tabloid-Magazin, als da in England mal ein Polizist erstochen wurde, daraus gemacht, dass der das ja eventuell bei Jörg Sprabe gelernt haben könnte, weil der hat ja auch so ein Video, wo man sieht, dass diese schusssicheren Westen scheiße sind und so weiter. Daraufhin hat er Ärger bekommen. Generell das Thema Waffen ist natürlich eine Sache, die nicht unbedingt werbefreundlich ist. Und deswegen hat er regelmäßig irgendwelche Probleme mit YouTube. Ja, YouTube hat hauptsächlich dann auch gesagt, dass sie halt diese ganzen Demonetarisierungen, diese Werbeunfreundlichkeit, die haben ja vor allen Dingen YouTuber getroffen, die sich auf einer politischen Ebene, so wie eben LeFloid, äußern, der dann halt einfach, denen sie richtig reingrätschen, weil er seine Meinung äußert und weil er Themen anspricht, die eben vielleicht Coca-Cola vergrätzen könnten, aber eben auch Kanäle, die so, kennst du noch diesen Russen-Kanal, der eigentlich gar kein Russe war, der so Waffen und Panzer und so getestet hat? FPS Russia. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber sowas. Der hat ja aus einem anderen Skandal mehrere längere Monate oder vielleicht sogar Jahre aufgehört. Bei dem wurde der Manager erschossen mit einer seiner Waffen oder sowas. Okay, das war so ein ganz krasser Skandal. Aber jetzt Jörg Sprabe hat ganz viele Demonetarisierungen seiner Videos jetzt erleben müssen, weil er eben Waffenvideos macht. Und ich kann verstehen, dass ganz viele Werbetreibende sagen, also vor so einem Content von uns bitte keine Werbung. Und er hat daraufhin jetzt sich in einem Video hingesetzt und gesagt, Leute, wir müssen uns zusammentun, wir gründen die YouTuber-Union, die YouTuber-Gewerkschaft und wir müssen YouTube, die ja im Grunde ein Arbeitgeber sind, wir machen die Arbeit, aber YouTube selbst macht die Arbeit, ihren Job nicht richtig und dafür müssen wir zusammen einstehen. Das ist die YouTuber-Gewerkschaft. Ich habe persönlich nicht mehr davon mitbekommen. Also ich habe ein paar Artikel gelesen, bei der Wise unter anderem. Auch international, also weil er ja auf Englisch Content macht. Genau, aber ob es da tatsächlich jetzt Bestrebungen gibt, also ob sich tatsächlich YouTuber jetzt zusammenschließen, weil eben, wenn ihr schon hier mit 301 Plus in einem Büro, was ihr alle habt, nicht in der Lage seid, irgendwie großartig was zu bewegen, weil ihr die Zeit nicht findet, wie sollte dann das so dezentral funktionieren, wo Jörg Sprabe in Deutschland sitzt und dann kommt dann noch XY dazu und dann telefonieren die vielleicht einmal über Skype und dann sagt einer, ey, alles muss besser werden. Das Problem bei Gewerkschaften ist ja, dass du eine große Masse an Leuten brauchst, die dann Teil davon sind, damit du in irgendeiner Form relevant Druck ausüben kannst. Das heißt, wenn du jetzt, also normalerweise, ich kenne mich mit Gewerkschaften tatsächlich auch nicht aus, weil ich noch nie in einem Job gearbeitet habe, wo man Teil einer Gewerkschaft sein kann. Oder beziehungsweise ne, sowas wie Verdi oder was auch immer dann im öffentlichen Dienst, wo jetzt gerade gestreikt wird. Deswegen habe ich da also tatsächlich gar keine Erfahrung. Aber was man natürlich mitbekommt, ist, das größte Mittel, was diese Gewerkschaften immer haben, ist der Streik. Und das heißt, okay, da gibt es ja auch klare Gesetze sozusagen, wie die Leute, die streiken, dann abgesichert sind. Das hast du bei YouTube natürlich nicht. Ein Streik von YouTubern würde einfach bedeuten, du lädst keine Videos mehr hoch. Ich fände es super spannend, wenn das tatsächlich geschafft werden würde, dass man sagt, ey, pass auf, wir haben es tatsächlich geschafft, 90% aller YouTuber mit über 100.000 Abonnenten zu gewinnen oder was weiß ich, oder 80 oder keine Ahnung was. Und die haben sich zusammengetan, haben entschieden, wir laden jetzt mal einfach eine Woche lang kein Video hoch und gucken, wie es der Plattform dann geht und damit sie mal sieht, wie es funktioniert oder finden zum Beispiel sogar einen Partner an einer anderen Plattform und gehen alle zu der und laden für eine Woche unsere Videos da hoch. So wie das jetzt mit, keine Ahnung, Vero ja passiert ist, dass dann für irgendwie 3 Tage ist die Plattform der absolute Shit und dann vergisst wieder jeder. Mhm. Das könnte man machen, aber das kann man wirklich nur machen, wenn alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist mit YouTube, also A, müsste das international passieren wahrscheinlich, weil das macht keinen großen Unterschied. B, müsstest du halt auch Leute wie ApoRed und Simon Desi überzeugen. Und es wird immer Leute geben, die genau das in dem Moment nutzen werden, dass eben nichts auf der Trendseite gerade los ist, weil keiner Videos hochlädt. Und dann kommen halt die 10 Leute, die das eben nicht mitmachen, laden ihre Videos hoch und die gehen dann viral. Also ich glaube, es ist generell schwierig, als Gewerkschaft irgendwie Druck auszuüben. Ich finde es aber trotzdem eine ganz wichtige Sache, zu sagen, wir als YouTuber wollen, dass YouTube transparenter ist, wollen mehr mit denen in Gespräch sein. Ich habe jetzt gerade gesehen, Casey Neistat hatte ja jemanden von YouTube interviewt, Philip DeFranco hat das auch angeboten, der um einiges kritischer ist als Casey Neistat. Weil jetzt gerade heute, YouTube hat sich seit Monaten nicht bei ihm gemeldet. Und heute hat er irgendwie einen Post auf Twitter ein Foto von seiner neuen Jacke gepostet, wie cool seine neue Jacke aussieht. Und direkt YouTube drunter, hey, sieht voll geil aus. Und er dann direkt auf den Tweet so, hey, können wir uns mal treffen und vielleicht nicht über meine Jacke reden, vielleicht auch über meine Jacke. Aber wie wäre es, wenn ihr mal über die Transparenz und der Fakt, dass ihr die Videos. Und darauf haben sie natürlich dann wieder nicht geantwortet. Das ist so. Und das in einem Jahr, wo die Geschäftsführerin von YouTube angekündigt hat, dass transparent dieses Jahr Transparenz ganz oben auf der Liste steht. Finde ich schwierig. Ich kenne ja auch viele YouTube-Mitarbeiter. Das ist ja ein Problem von ganz oben. Ich glaube, auch in Deutschland haben wir eine Menge Mitarbeiter, die da ähnlich denken. Ich weiß ganz häufig nicht, wie vermessen dieser Wunsch nach Transparenz tatsächlich ist. Weil ich halt immer mich frage, was haben wir eigentlich zu erwarten von so einer Firma? Also vielleicht bin ich da auch zu rational. Auch da, wie beim Videopreis, ist es ein kommerzielles Unternehmen, das kommerzielle Interessen hat, die im Vordergrund stehen, die gegenüber den Aktionären von Alphabet, also den Mutterkonzernen von Google und YouTube, ja auch irgendwie Rede und Antwort stehen können. Da kannst du nicht einfach das machen, was irgendwelche YouTuber cool finden. Du musst das machen, was profitabel ist was am profitabelsten ist. Das ist halt die Frage, ne? Also ich kann gar nicht anders sagen, als dass ich verstehe, dass die sich nicht melden, dass sie nicht großartig so. Ich finde es trotzdem natürlich blöde. Und ich sehe es ja auch in meiner Position immer wieder so fragwürdige Entscheidungen, die dazu führen, dass ich mein Ding nicht machen kann. Aber andersrum ist es so, gäbe es diese Plattform nicht, könnte ich mein Ding wahrscheinlich auch eben gar nicht machen. Hätte ich nach Giga, nachdem ich da gegangen bin, hätte ich wieder bei jemandem anheuern müssen oder wäre dann freier Journalist geworden, wo man wirklich absolut abartig bezahlt wird, also abartig scheiße. Ja. Und da muss ich halt schon sagen, also ich bin dieser Plattform natürlich auch zu einem gewissen Grad dankbar. Sehr. Sage aber immer wieder auch so, diese Liebe zu YouTube, die andere empfinden, die habe ich nicht. Für mich ist es halt einfach nur eine Plattform. Hieße sie anders oder gäbe es eine bessere, wäre ich da, weil ich einfach nur eine Plattform brauche, wo ich einfach, ne, die gut bedienbar ist, die eine Community hat, wo man halt sagen kann, so, ey, die haben auch die Möglichkeit, durch wenige Klicks meinen Content zu sehen, um mich selbst verwirklichen zu können. Aber ich kann, wie gesagt, kann immer gar nicht sagen, wie viel kann ich da tatsächlich verlangen. Also verlangen kann man, glaube ich, am ehesten, dass das Ganze technisch irgendwie funktioniert. Also ich glaube, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite siehst du das ja bei all diesen Silicon Valley Firmen, also Google, Alphabet ist eine der wertvollsten Unternehmen der Welt, genauso wie Facebook, die ja jetzt auch ihren eigenen Skandal gerade haben. Also keines dieser Unternehmen ist transparent, weil sie es gar nicht sein können, weil sie so viele andere Sachen machen und auch gerade bei, was ja ein Algorithmus angeht von YouTube und so weiter, da können sie ja nicht transparent sein, weil sonst manipuliert ihn einfach jeder. Deswegen ist es auf der einen Seite das. Auf der anderen Seite ist es halt auch die Frage, wenn du nicht 100% transparent sein kannst, kannst du trotzdem vielleicht eine Warnung geben oder kannst zumindest die Guidelines enforcen, kannst gucken, dass du mehr Leute einstellst, die zum Beispiel eine Rolle übernehmen, die jetzt ja Facebook was ja so ein bisschen was hat. Was sie ja auch machen wollen. Sie haben jetzt wohl 10.000 Leute oder haben angekündigt, 10.000 Leute anzustellen, die so als menschliche Moderatoren tatsächlich nicht nur von einem Algorithmus oder einem Roboter quasi das Ganze durchgucken lassen, sondern die dann immer wieder auch reagieren sollen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ob das funktioniert. Also es wäre, wie gesagt, wünschenswert und ich fände es auch besser, wenn es so wäre. Aber ich glaube da tatsächlich tatsächlich nicht großartig dran, weil am Ende ist es, sie sind natürlich auch daran interessiert, dass diese Creator ihre Plattformen beleben, aber ich glaube, dass das Geschäft auch mit den Creatoren, auch das Geld, was sie von die Prozente, die sie durch die Werbung bekommen, ich glaube, das ist noch das Geringste, was sie an Einnahmen. Aber ich glaube, was man auch nochmal bedenken muss, ich glaube, das wissen auch die wenigsten Leute, wie viele Mitarbeiter hat YouTube in Deutschland? Weiß ich nicht. Ich glaube, es sind unter 10. Ja? Ja. Also YouTube hat in Deutschland weniger Mitarbeiter hier sitzen als jedes Startup. Okay. Und das ist ein Riesenkonzern. Die haben in England dann nochmal eine Dependance, wo noch ein paar andere Leute sitzen. Doch alleine das YouTube, die YouTube-Space hier, da sind da alleine arbeiten. Ja gut, also 10 Leute, die für weil das sind aber auch ganz oft Leute, die von externen Firmen eingekauft werden, die gar nicht für YouTube arbeiten, sondern das sind dann also der Leute, die halt dann die Technik betreuen, sind Leute von irgendeinem Technikverleih, der das dann für YouTube macht, etc. Aber also wirklich so Mitarbeiter, die sich so um diese Creator-Support machen. Die meisten, die da sitzen, sind natürlich auch Leute, die eigentlich eher im Ad-Bereich oder im Legal-Bereich arbeiten. Auch hier in Berlin gibt es ja ein Google Office, da sind die meisten Leute, die hier sitzen, sind für Policy zuständig, also für Lobbyarbeit. Okay. Also es gibt einfach sehr, sehr wenig Manpower für diese riesige Community. Du hast in England zwar immer noch ein paar Partnermanager, die da sitzen, aber es ist einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, was das für ein fettes Unternehmen ist. Also jedes Unternehmen hier, ich meine, wir sind hier mitten in Mitte in Berlin, wenn ich hier aus der Tür reingehe, hier über uns sitzt eine App, das ist eine Park-App, die bieten Parkplätze an in der App. Wenn du da hochgehst, da sitzen 50 Leute. Ja. Apropos App, weißt du, was mir neu, kennst du die App Letterboxd, ist eine meiner Lieblings-Apps. So ein Blogportal, ne? So nee, Letterboxd ist so eine App, wo du tracken kannst, welche Filme, die du geguckt hast. Du kannst dann da Reviews posten, das mache ich, die nutze ich quasi. Ich kenne die nur, weil ich die Reviews von dem sehe. Ich dachte, das ist so ein bisschen blogmäßig. Das ist so eine App und die ist übertrieben geil. Die mag ich total. Du kannst dann sehen, was haben deine Freunde wann geguckt und wie raten sie die Filme. Und das würde ich gerne als Gaming-App haben, gibt's aber nicht. Ich habe dann jetzt mehrfach gesucht. David, du darfst das nicht in den Podcast zeigen. Du hast gerade deine Startup-Idee rausgehauen. Wir hätten schon 50 Mitarbeiter. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf so einen Scheiß. So, ich will ja was Kreatives machen, nicht mit irgendeiner App Geld verdienen. Aber falls das jemand von den Hörern hört und App-Entwickler ist und die Idee gesucht hat, jetzt habt ihr sie bekommen von mir. Ihr müsst mir nur versprechen, dass ich einen Premium-Zugang für umsonst bekomme. Okay. Und eine Lifetime-Gold-Membership, dann ist mir alles egal. Ihr könnt die Idee hiermit haben. Klaut die Idee. Letterboxd für Games. So. Apropos Games, ich würde sagen, wir kommen von dem YouTuber-Union-Ding weg. Muss man gar nicht viel mehr zusammengewählen. Also ich bin gespannt. Ich fände es toll, wenn sich da wirklich was entwickelt. Aber ich habe am eigenen Leib festgestellt, wie schwierig das ist, gerade viele YouTuber unter einen Hut zu bekommen. Ja. Ich weiß nicht, Rezo hat jetzt gerade eine Million Abonnenten-Special hochgeladen und hat es geschafft, 100 YouTuber dazu zu bringen, ihm pünktlich ein Video zu schicken. Und ich glaube, alle YouTuber, die daran beteiligt waren, waren nicht so begeistert, dass es so ein tolles Video ist. Es ist auch ein super Video, sondern die waren eher begeistert, wie hast du das logistisch geschafft, 100 Leute dazu zu bringen, ihre Deadlines einzuhalten. Auch nochmal in Bezug auf der Newstime. Wir sind noch die pünktlichsten, professionellsten Menschen, die es da gibt in dem Bereich. Ist das jetzt? Das ist doch schon uralt. Nee, es hat noch mal eins gemacht jetzt, wo 100 YouTuber singen. Warum hat er mich nicht gefragt? Ich bin der beste Sänger. Rezo, Ansage ist raus. Ansage ist hiermit raus. Wir laden auch dich als Gast ein. Termin ist irgendwann übernächste Woche. Ich fand das übrigens geil. Worldwide Wohnzimmer hat uns ja wie unter anderem auch Klänge angefragt, ob sie mal als Gast dabei sein dürfen. Da meinte ich sehr, gute Idee. Und darunter schrieb jemand, damit steht der Termin fest. Das fand ich sehr witzig. Die Leute beweisen immer wieder guten Humor. Wir kommen noch auf ein Thema, wo wir über alte Arbeitgeber lästern. Das fand ich letzte Woche gab es so zwei Sachen, wo ich mich so ein bisschen gar nicht mal aufgeregt habe, aber die ich ganz interessant fand. Und bei beiden habe ich mal gearbeitet. Das erste war Giga. Da gab es diese Woche, ich habe das auch getweetet, einen sehr, sehr netten Screenshot, eine Pressemitteilung von Deck 13. Deck 13 ist ein Spielehersteller hier aus Deutschland. Die machen unter anderem Spiele wie The Search oder haben früher, was haben die gemacht, Venetica, haben mit, ich glaube, mit der Jack Keane-Reihe mal angefangen und so, also mit Adventures. Und sitzen, glaube ich, gerade an The Search 2. So, und die sitzen aber auch, wusstest du wahrscheinlich auch noch nicht, oder wie alle Laser, auch an Bioshock 4. Hä? Ja, spannend, ich weiß. Das ist aber eine, also in Deutschland? Ja, ja. Das überrascht mich gerade schwer. Das hat Giga exklusiv herausgefunden durch harte Recherchearbeit. Krass. Das Ding ist, ich hatte in der Woche zuvor einen Artikel von Kotaku gelesen. Kotaku, Jason Schreier, ich hatte neulich schon erwähnt, der hat auch ein Buch rausgebracht. Ja, ja. Liebe ich total. Kotaku macht super geile Artikel, weil die halt aber seit vielen, vielen Jahren in der Branche die besten Kontakte haben. Die kennen jeden persönlich, jeden Entwickler, die kennen selbst den Technical Artist Development Senior Leiter aus den kleinsten Indie-Butzen und rufen dann halt an. Also ja. Wenn da irgendwas ist, rufen die an und fragen nach einem Statement. Die gehen gar nicht erst zu Ubisoft. Ja, muss man mal dazu sagen, auch wenn du die nicht kennst, ist das eigentlich im journalistischen Bereich ziemlich Standard, dass du mal nach einem Statement fragst. Ja, aber du fragst meistens, also so haben wir es auch in Deutschland, weil wir keine Kontakte haben. Einfach weil, ne, wir wohnen nicht in Amerika. Du fragst bei der Pressestelle an. Du fragst bei der Pressestelle an. Und die Pressestelle ist, wie Pressestellen nun mal sind, kein Kommentar oder rezitieren dann irgendwas, was so ein wirklich schwer nach Presseformulierung klingt. Und er kann dann halt nachfragen. Und er hat einen Artikel über Hangar 13 gemacht. Hangar 13 ist ein Spieleentwickler, der ja zuletzt Mafia gemacht hat. Mafia 3 kam nicht so gut an, hat sich ganz gut verkauft, glaube ich, aber hat einen Wertungsdurchschnitt von, glaube ich, unter 70 sogar bei Metacritic. Ja, ja. Also leider nicht so gut gelaufen. Und in diesem Artikel, wo er schreibt, dass sich die, ne, dass sich da leider so ein bisschen die Identität verloren hat, da beschreibt er, dass in so einem Nebensatz, die arbeiten übrigens am nächsten Bioshock. Weil ja die ursprünglichen Macher, Irrational Games, gibt's nicht mehr. Ken Levine, der das mitentwickelt hat, hat das Studio zerschlagen. Und daraufhin ging das beim Publisher 2K, der hat das dann einfach weitergegeben an Hangar 13. So, bei Giga hat jemand gedacht, 13? Das habe ich doch schon mal gehört. Da gibt es doch einen Spieleentwickler aus Deutschland, Deck 13. Und hat dann einen Artikel gebracht, wo sie schreiben, Deck 13 arbeitet an dem neuesten Spiel. Aber Hangar und Deck sind auch, finde ich, sehr nah beieinander. Also, dachte ich auch. So aber so im Kopf, weißt du, so ein Hangar ist in Flugzeuge drin, auf dem Deck ist es auf dem Schiff. Weißt du, das ist schon. Das ist sehr nah beieinander. Ja, ja, beides ist auch auf dem Planeten Erde. Ja. Dementsprechend sehr nah beieinander. Und ich kann das schon gut verstehen. Auch, sie haben ja Take-Two daraus gemacht. Der heißt aber Take-2K. sie haben auch noch den Publisher verkackt. Haben auch noch die Bezeichnung verkackt. Und daraufhin hat, das muss ich jetzt vorlesen, Deck 13 die beste Pressemitteilung aller Zeiten herausgebracht. Denn die haben sich da wahnsinnig drüber lustig gemacht. Die haben nämlich geschrieben, Frankfurt, 16.04. Das deutsche Nachrichtenmagazin Giga schreibt in einer aktuellen Recherche von einer möglichen Mitarbeit von Deck 13 Mitarbeitern an einem möglichen neuen Bioshock-Titel. Dazu Jan Klose, Geschäftsführer von Deck 13. Zu keinem Zeitpunkt könnten oder möchten wir beziehungsweise sagen, dass und ob niemals Mitarbeiter von Deck 13 an einem neuen Bioshock-Titel arbeiten oder dies taten, obwohl wir bestätigen können, dass von Zeit zu Zeit Mitarbeiter an unbestätigten Geheimprojekten theoretisch arbeiten könnten oder immerhin möchten. Zumindest dieser Teil des Berichtes ist also in allen Zeiten als akkurat anzusehen. Pressemitteilung, wie man den anderen vorführt. Geil. Und Giga musste dann zurückrudern und hat dann halt eine Stellungnahme, beziehungsweise hat einfach den Artikel überarbeitet, wo sie sagen, ach nee, war Hangar 13. Und das ging so ein bisschen, gerade in der Gaming-Szene ging das so rum, das haben die normalen Leser, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Ich glaube aber auch, weil sich der normale Leser von Giga längst verabschiedet hat. Die sind mittlerweile, es gab so eine Diskussion, und also selbst ich hatte das bei Martin Küpper glaube ich, heißt er, gehörte zu der Giga-Crew, die nach mir kam, also nach unserer Crew, haben sie das ja versucht, nochmal zu ersetzen, das gesamte Team. Nachdem sie uns verprellt hatten, haben sie gedacht, okay, wir casten einfach nochmal 5 neue Leute. Und die waren ja dann innerhalb eines Jahres, da waren so Leute wie Nixstar dabei, der ja heute eine sehr erfolgreiche YouTube-Karriere mittlerweile hat. Also ich glaube, Nixstar ist der von Giga am meisten profitiert hat. Ja, die Anne ist jetzt mittlerweile bei Inside PlayStation, macht da mit dem Wolf von ehemals Game Two macht die jetzt so ein PlayStation-Format. Also die hat tatsächlich, die beiden sind so relativ noch durchgestartet damit. Aber es hat halt gar nicht funktioniert. Und danach haben sie sich dann gedacht, okay, also dieses Clickbait. Personen nach vorne stellen, das wollen wir nicht mal, weil Leider sind die alle nicht dumm und stellen sich dann entweder dagegen. So war es ja bei uns auch immer, dass wir uns immer dann gegen diese blödsinnigen entscheiden. Und mittlerweile ist es ja nur noch Clickbait, es ist nur noch Social Media, irgendwelche Doofen. Mittlerweile bin ich ihnen ja entfolgt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was so kommt auf Facebook, aber Giga hat sich praktisch in so ein Ding, in so ein Buzzfeed oder schlimmer entwickelt. Ja, ja. Haben wir auch, glaube ich, schon öfters mal hier besprochen. Ja, genau, ja. Wir hatten das Thema schon mehrfach, aber es ist sehr interessant, wo sie das hingeführt hat. Denn also Ströer hat die irgendwann ja gekauft und ich weiß von internen Quellen, dass die immer noch wahnsinnig viele Klicks machen und dass der redaktionelle Teil für die völlig unwichtig geworden ist. Ja, die machen einfach Geld. Das ist halt das Ding. Ja. Also man sieht das immer auch, das ist so ein bisschen die Ströer-Strategie. Die haben ja auch T-Online gekauft, die haben jetzt mit Watson diese neue Plattform gestartet. Die in der Schweiz schon wahnsinnig erfolgreich ist. Ja, also die haben einfach sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel auf Facebook haben die extrem reichweitenstarke Seiten. Die haben halt ihre ganzen anderen Webseiten, die extrem reichweitenstark sind. Die haben Apps, die sind verletzt auf solchen Plattformen, weißt du, wie sowas wie MSN oder Yahoo oder was weiß ich früher war, wo du halt dann deine News reinpacken kannst, web.de oder was weiß ich. Ja. Und kannst halt so wieder mehr Leute erreichen. Und dann haben sie halt auch, und das darf man echt nicht vernachlässigen, die haben extrem, extrem viel Out-of-Home-Plakate. Da kommen die ja her. Und wenn ich zum Beispiel in die Mall gehe hier oder an den Bahnhof, stehen da immer wieder da sind da immer diese Ströer-Aufsteller und da läuft zum Beispiel Giga, Camona, auch als eine der News-Plattformen, die man dann da präsentiert bekommt. Und das ist halt echt viel Geld wert. Das ist schon strategisch sehr sinnvoll. Das ist schon sehr sinnvoll. Und sie machen halt mit diesem ganzen SEO-Content. Also sie hatten ja damals schon, zu dem Zeitpunkt, als ich noch da war, hatten sie eine SEO-Unit gegründet, wo zum Beispiel ein ehemaliger Redakteur, der Jonas, der einstmals noch vor der Kamera stand und wo es dann aber hieß, so pass auf, du wirst gefeuert, weil sich deine Stelle zahlt sich nicht mehr aus. Oder du gehst in die SEO-Unit, wo du jeden Tag nichts anderes machst, als SEO-Artikel herunterzuschrubben. Das sind so die Leute, die wirklich nur diese ganzen SEO bedeutet halt, das ist Sachen, die sehr gut geratet werden bei Google. Ja, Search Engine Optimization. Genau, die dann so geschrieben werden mit bestimmten Schlüsselwörtern. Früher war das noch so, dass du ganz bestimmte Wörter dann in Fett markieren musstest und so. Also es gab da ganze Regelbücher darüber, wie du das zu schreiben hast, wann du welche Sätze wo schreibst. Also du wurdest dann auch noch in den ersten drei Sätzen, muss sich die Conclusio des Ganzen irgendwie befinden. Also konntest du nicht mal frei schreiben, sondern du musstest immer so schreiben, wie das damit der SEO wie sich's bewiesen hat. Genau, wie sich's bewiesen hat. Und das war ganz furchtbar. Und die haben dann, weil wir uns als Redaktion geweigert haben, weil wir gesagt haben, nee, haben sie dann diese SEO-Unit gegründet, wo dann einige Leute zwangsweise reinverfrachtet wurden. Und ich glaube, die sind heute diejenigen, die dafür sorgen, dass es den Plattformen wahnsinnig gut geht. Und dadurch, dass sie den Leuten, den Redakteuren, die nachkommen, kein vernünftiges Geld bezahlen, haben die, glaube ich, auch nicht den Anspruch, groß nachzurecherchieren und machen aus Hangar 13 halt einfach mal Deck 13. Ja, dann kommen wir doch mal zu deinem nächsten Arbeitgeber, den du hier anschwärzt. Ja, das ist ja gar nicht mein Arbeitgeber. Das ist witzig, ich hatte einen Kommentar unter dem Review zu God of War hinterlassen, bei der GameStar. Und da schrieben dann die Leute, wie kannst du deinen ehemaligen Arbeitgeber angreifen? Ich glaube, die haben nicht so richtig verstanden, dass ich nicht Fabian Siegesmund bin. Aber ich habe ja mal für die zumindest die Filmkritiken geschrieben. Und ich bin auch, und das sage ich ganz offen, ein Fan der GameStar. Ich mag die Leute. Du wolltest damals da auch hin, oder? Hast du dich da nicht mal beworben? Ja, vor langer, langer Zeit. Ja. Also ich wäre da, glaube ich, auch mehrfach schon fast gelandet. Einmal war es kurz davor, dass ich zur GamePro in leitender Position gegangen wäre. Und ich mag die Leute, die da sind und so. Ja. Jetzt sind ein paar neue Leute da nachgekommen. Unter anderem eine junge Dame, die jetzt hauptsächlich die News bei ihnen macht. Und die hat jetzt, glaube ich, auch das Review für God of War gemacht. Und das ist wahnsinnig schlecht. Also ich hatte das Spiel gerade durch und dachte, ich gucke mal, was so die anderen schreiben, weil es hat ja nur gute Reviews bekommen und orientiere mich gerne auch an den GameStar-Reviews, die alte Garde, vor allen Dingen so Leute wie der Michael, wie heißt er gleich noch? Graf? Graf, genau, Michael Graf und so, die Leute machen, der Maurice Weber macht ganz, ganz tolle Reviews zu Strategiespielen und da weißt du dann halt so, das ist so Tiefenanalyse. Ja, ja. Die das haben sind doch so richtige Journalisten-Nerds, ja, die sich so wirklich in diese Spiele reinversetzen, genau, und die auch Einheiten, alles wissen. Die ganzen Einheiten, Fenster und Schritt Entfernungen kennen und die Maße, wie viel man auseinander liegt. Ich habe ja mal gegen Maurice Civilization gespielt bei den Rocket Beans. Es waren 8 Leute und er hat im Alleingang alle anderen 7 einfach abgezogen. Das sind so die Leute, die GameStar immer angezogen hat. Also jeder Einzelne, der da in diese Teams immer aufgenommen wurde, der wusste, wovon er redet und konnte das dann vor der Kamera auch super kommunizieren. Und jetzt in diesem Review war das so, dass die junge Dame, ohne sie denunzieren zu wollen, weil ich glaube, ne, sie hat jetzt gerade auch angefangen, ich glaube, die macht sich, allerdings fing sie dann an mit dem Review, wie sie quasi 3 oder 4 Minuten lang erzählt, wie war es früher. Dann erzählt sie Features, die schon in jeder Pressemitteilung benannt wurden und die du durch die Trailer schon wusstest. Also Kratos hat jetzt einen Sohn. Kratos hat jetzt seine Chaos-Klinge nicht mehr. Kratos ist jetzt auch im hohen Norden. Zeus ist weit und breit nicht zu sehen. So, ne? Und also am Ende sagt sie dann, das Spiel ist aber richtig gut. So, und du dachtest so, Moment mal, wo ist denn jetzt aber die, also wie seid ihr denn auf die Konklusion gekommen, dass das Spiel wirklich gut ist? Nichts, also keine In-Depth zum Kampfsystem, ne? Also das Spiel ist zum Beispiel eins, was ich sehr interessant an God of War finde. Ich find's richtig, richtig gut, aber hat am Anfang meine Probleme damit, weil es so ein paar Pacing-Probleme gibt und weil es auch so für jemanden, der wie ich zum Beispiel dachte, so, das wird jetzt zum Beispiel wieder so ein Bossgewitter wie in God of War 3, erfordert das Umgewöhnung. Also es ist ein anderes Spiel, als ich es erwartet hatte. Nochmal anders als dieser Neustart hat ohnehin schon vermuten lassen. Und das ist ein Punkt, der von Ihnen überhaupt nicht angesprochen wird. Und generell so diese ganze, was das Spiel dich auch für emotionale Höhen und Tiefen, es gibt so 2, 3 Momente, die witzigerweise eben keine großen Bosse oder keine Actiongewitter sind, die mich total gefesselt haben, die überhaupt nicht angesprochen werden. Ich habe auch eben ein paar Kommentare gesehen, dass auch solche Sachen nicht angesprochen wurden wie Grafik oder Musik oder weißt du, so Sachen, die, wo du einfach denken würdest, das ist auf jeden Fall mit drin. So. Genau, es ging 7 Minuten und 7 Minuten ist keine Zeit, die man sich mit diesem Spiel auseinandersetzen kann, weil man alleine um die Unterschiede und aber auch gleich so die Momente herauszuarbeiten, wo man die DNA des Vorgängers merkt, die merklich verändert wurden, herauszuarbeiten. Das ist eine Sache, die überhaupt nicht angesprochen wurden. Und ich hatte ihn dann in den Kommentaren untergepostet, massiver Spoiler, gleich in den ersten Minuten, weil sie haben mir was verraten als jemanden, der das Spiel war kurz vorm Ende und dachte so, vielleicht tut sich diese Sache noch, die ich mir wünschen würde. Ja. Und die verraten sie einfach so. Ach krass, das wusste ich doch gar nicht. Ganz am Anfang des Videos, dieser massiver Spoiler, dann bin ich froh, dass ich es mir nicht angeguckt habe, weil ich wollte, dass du es mir erzählst. Ja, Tralala-Musik im Vordergrund und dann am Ende im Grunde nur Features runter erzählen, die jeder schon wusste. Das wollt ihr den Leuten wirklich als Spielejournalismus verkaufen? So, und da gab es dann darunter ganz viele Leute, die meinten, ey, endlich spricht's mal einer an. Aber auch diejenigen, die sagten, natürlich gibt's die sagen, mach's doch besser. aber es gab halt auch diese, die sagten, wie kannst du denen in den Rücken fallen? Und ich finde halt immer, man kann auch einem früheren Arbeitgeber oder selbst wenn du ein Video machen würdest, wo ich sage so, puh, das geht jetzt aber gar nicht. Würde ich dir das, ich würde es dir natürlich privat schreiben, weil wir uns persönlich kennen. Aber du kennst, muss man dazu sagen, also, weil wir es auch mit der Newstime angesprochen haben, sozusagen, dass man ja Leute lieber privat anschreiben soll, du kennst sie ja nicht persönlich. Sonst hättest du sie wahrscheinlich auch privat gesagt. Ich kenne die junge Dame nicht und ich bin mit den Leuten bei der GameStar nicht dicke genug, um denen eine WhatsApp zu schreiben und zu sagen, ey Leute, guckt mal über dieses Video nochmal rüber. Da war es eh schon passiert, aber. Also, du hast es auch nicht als ehemaliger Kollege geschrieben, sondern als Fan. Also, sowohl als Fan des Spiels als auch als Fan der GameStar. Genau, ich würde aber vor allen Dingen als Zuschauer würde ich den anderen Zuschauern wünschen, weil ich weiß, wie das Spiel ist. Aber ich würde den anderen, die zuschauen und sich informieren wollen über das Review, gerne ein faires, gutes Review wünschen. Giga hat zum Beispiel auch eins hochgeladen, was ganz viele kritisiert haben, das wirklich echt schwach ist. Da sitzt eine junge Dame, die sagt so, also das Kampfsystem von Witcher findet sie besser. das fand ich sehr drollig, denn von all den Dingen, die The Witcher 3 gut macht, ist das Kampfsystem ganz sicherlich nicht die Sache, die man loben würde. Aber zum Beispiel witzigerweise bei Gamers Global, hätte ich nicht gesagt, dass ich die mal empfehle, die haben ein 15-Minuten-Review gebracht und da habe ich das Gefühl gehabt, viel zu wissen. Auch sehr viele Aspekte aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet zu bekommen. Und das finde ich dann immer gut. das liegt jetzt, also das gibt es bei der GameStar noch, weil die anderen noch dabei sind. Es wäre sehr schade, wenn mehrere Leute. Aber deinen Kommentar gibt es nicht mehr. Den gibt es wohl nicht mehr. Das haben mir Leute geschrieben. Offensichtlich haben sie den Kommentar gelöscht. Fände ich schade. Vielleicht wurde er aber auch von zu vielen als Spam irgendwie markiert. Kann natürlich auch sein, ja. Das kann passieren. Und ist natürlich auch, man weiß immer nicht bei dem Kommentar-Algorithmus. Ich habe natürlich jetzt nicht alle angeguckt, aber normalerweise wäre ein Kommentar von dir mit den ganzen Diskussionen natürlich einer der top-correcten Kommentare. Und ich habe jetzt bei Top-Kommentaren geguckt und da ein bisschen runtergescrollt und da findest du ihn nicht mehr. Ja, also entweder hat die eigene Community, weil natürlich dann, dann Leute dabei, die sagen, ihr YouTuber, du halt mal dein Maul oder als Hurensohn wurde ich natürlich wieder bezeichnet, weil ich überhaupt Kritik geäußert habe. Oder die Redaktion hat gesagt, das fällt ihm ein, das löschen wir. Aber im Endeffekt, ja, also sollten Sie sich vielleicht überlegen, so, ob das ne? Die junge Dame kann sich ja noch entwickeln, aber sie sollte auf jeden Fall überlegen, was will man den Leuten da draußen halt an Content anbieten. Aber ich glaube, das ist generell, also wir haben es mit Giga gerade angesprochen, generell bei mir so ein Thema, dass ich hatte früher zu GameStar oder auch zu generell zu diesen Magazinen eine ganz andere Beziehung als heute. Früher war das wirklich so die Meinung, auf die ich gehört habe. Und heute gucke ich viel mehr einfach ein Let's Play. Ja, ich glaube einfach, dass sich das, das hat sich natürlich auch entwickelt, so früher hattest du diese Person und du wusstest ganz genau, das sind Leute, die das sich ganz genau mit auskennen. Du hattest ja auch noch nicht das Internet, wo jeder seine Meinung in die Welt blasen konnte. Aber was ich eben auch glaube, ist, dass dadurch, dass sie sich dem Zeitgeist und den Entwicklungen anpassen mussten und Content, ne, dann plötzlich ist Radical Heights ein Thema. Klar ist Radical Heights ein neues Video dazu erschienen. Fortnite ist ein Thema. Jeder dritte Artikel ist plötzlich ein Fortnite-Artikel. Ja. Die müssen sich den ganzen Sachen anpassen. Die müssen ja auch irgendwie Gehalt verdienen. Genau, und dann ist natürlich bei God of War macht es natürlich sehr viel mehr Sinn, zu sagen, wir sind die Ersten, wir haben ein Review. Einfach um dem Algorithmus gerecht zu werden, um auch bei SEO gut dazustehen, was der Inhalt des Reviews ist. Ist da mittlerweile einfach zweitrangig geworden, so, weil damit verdient man einfach kein Geld. Fabian Sigismund hat früher immer gesagt, dass selbst als er noch bei GameStar war, gab es immer wieder die Diskussion, machen wir ein Video-Review, ja oder nein, weil die Dinge einfach wahnsinnig aufwendig sind. Und da war zeitweise, so die haben das ja auch. Ja, ich erinnere mich auch noch bei der GameStar früher auf den DVDs, da waren so Wertungsdiskussionen dabei, wo wirklich sich dann 4, 5, 6 kompetente Leute hinsetzen und gemeinsam drüber diskutieren, ob das jetzt einen Punkt mehr oder weniger kriegt. Das hast du ja da gar nicht mehr. Das ist eine Person, die das Ding macht. Ja, ich glaube, das ist hinter dem GameStar Plus Content verschwunden. Ja, vielleicht. Ja, so, es wäre schade, wenn sich das in der Zukunft so weiterentwickelt. So. Aber falls es so ist, dann erfahrt ihr davon, wo, Robin? Bei der Lester-Schwester-Live-Show vielleicht. Unter anderem, ja. Und wieder Werbung auf dem letzten Meter noch gemacht. Ja, da könnt ihr natürlich gerne hinkommen. Nein, ihr fahrt das natürlich sofort immer im Podcast bei der Lester-Schwester. Ich glaube aber, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, es dürften schon keine Tickets mehr für die Live-Show vorhanden sein. Also schnell lieber nochmal nachchecken. Vielleicht stellen wir einfach noch ein paar Stuhlreihen extra auf. Ja. Bucht trotzdem Tickets. Und dann sehen wir uns vielleicht da. Nächste Woche, wie gehabt, glaube ich, es gibt keinen Urlaub, ne? Nö. Dann wünsche ich hoffe, ich bin wieder gesund. Ich hoffe, du bist gesund. Oder vielleicht hast du mich jetzt so angesteckt, dass ich dann mit Schniefen in der Nase da sitze. Schöne Grüße gehen raus an das alle. Ego von Herrn Newstime und alle anderen. Wir sehen uns. Bis dann.